kann man ja ganz, aber worauf ist man eigentlich stolz? Auf Rüdersdorf, Kalkwerk. Ja, zum Beispiel auf den. Wieso bist du aufs Kalkwerk stolz? Du bist jetzt, glaube ich, der erste Mensch der Welt, den ich überhaupt kenne, der auf dem Kalkwerk stolz ist. Du lass mich doch mal ausreden. Ich meine doch eigentlich den Kalksee-Mensch. Kennst du den? Nee. Du kennst den Kalksee nicht. Nee, aber da kann man darauf auch stolz sein? Nee, das ist ja nicht das, worauf ich stolz bin. Ich bin eher. Aber worauf bist du jetzt stolz? Ja, na, was so meine Eltern erzählen immer, war, und außerdem so, wenn die Wessis immer so aufmucken und so ein Scheiß, war, da baut man dann so ein bisschen Antipathie in die auf. Mucken die immer so auf, die Westler? Ja, aber man, jetzt wäre jetzt mal schön, wenn jetzt mal quasi ein gleichaltriger Westler anriefe, oder? Wollen wir mal kicken, ob ein halbwegs gleichaltriger Westler zu finden ist? Weiblich wäre noch besser. Ach, weiblich wäre, jetzt hör doch mal, uff. Warte mal, wir kicken mal hier, weil vielleicht, Ditte, hallo? Bist du, hallo, bist du ein gleichaltriger Westler? Sowieso. Was bist du? Sowieso. Was heißt denn sowieso? Naja. Wie alt bist denn du? 18. Echt? Ja. Von wo rufst du an? Von Deutschland. Aus dem Westen. Ach, Manu, sag doch mal. Ja, dachtest du, das ist hier irgendwie eine Sendung für die innere Mongolei oder was? Ja. Oder dachtest du, dass ich das denke? Naja, machen wir weiter, oder? Also ich meine... Ja. Boah, da wird gleich wieder ganz fuchsig. Mein lieber Scholli. Hallo, wer bist denn du? Hallo, ist der Julian. Julian, von wo aus rufst du an? Wie alt bist denn du? Ich ruf aus Frohnau an. Frohnau? Na, das klingt ja jetzt nicht gerade nach tiefstem Osten. Ist der tiefste Osten, das glaubst du ja nicht. Echt? Ja, natürlich, der tiefste Osten. Wie alt bist du, Julian? 13. Echt? Nein, sag doch mal richtig. Nee, 25. Ja, mindestens. Mensch, Julian, jetzt hör doch mal auf, mich zu verarschen. Julian, wir müssen doch mal versuchen, hier in ein ernsthaftes Gespräch zu kommen. Verstehst du, wir müssen doch mal die Mauer in den Knöpfen beseitigen. In den Kröpfen. Warte, Köpfe, Kröpfe, Knöpfe, gibt's noch schönere Reihen auf? Was denn? Wen, den Julian? Richtig. Naja, aber dann trumpft er wieder so auf, Max, und dann bist du gleich wieder stolz auf den Baggersee. Das ist doch hoch, da kommt da alle durcheinander auf den Kalksee. Total natürlich, Mann, ja. Kalksee, warten, da steigst du drin und dann kommen sie ganz weiß raus, oder? Ja, so sieht es aus. Kalksee. Mensch, jetzt Julian, jetzt hör doch mal auf. Sei doch mal ernsthaft. Ja, okay. So, ich spiel jetzt hier gleich wieder das Mauerlied. Jetzt spiel doch das Mauerlied. Ja, mach ich doch gleich. Wäre eine gute Idee. Ja, logisch ist das eine gute der Idee. Kohlesee. Kennst sag mal, du? Hab ich dann... Jetzt hör doch mal auf, Julian! Ja, warten. Rufst du echt das Frohnau an? Ja. Aber warum ist denn Frohnau so Osten? Das ist der tiefste Osten hier. Wieso denn? Nur kaputte Häuser. Keine Hoffnung, keine echt? Arbeit. Sieht echt aus wie nach einem Krieg praktisch, ja, in Frohnau? Glaubst du. Warum denn? Weil hier direkt die Grenze war. Ach so, und du warst praktisch immer Zonenrandgebiet? Ja, genau so. Und jetzt seid ihr und jetzt seid ihr wieder Zonenrandgebiet? Ja, na, wieder, hier ist die Mauer wieder auferstanden. Wie denn bitte? Ja, hier haben die Kommunisten alles aufgebaut hier. Mensch, ach Julian, du erzählst mir aber auch einen Quatsch. Nein, glaube ich. Natürlich. Dir. Aber wieso hat denn der Maxima den Eindruck, dass der Westler so auftrumpft? Ja, der hat keine Ahnung. Wer? Der Max. Oder der Westler? Ja, beide. Beide? Ja, ich komme ja aus München original, deswegen ist das eigentlich ja nicht... Nein, du klingst aber überhaupt gar nicht wie München. Ja, veräpfeln will ich dich. Und? Hallo von Keks, wir müssen ja irgendwie hier sprachlich die Hannoveraner Linie durchziehen. Schöne, klare Hochdeutsch. Ja, veräpfeln. So sieht es aus. Sag mal. Ich kenne aber einen richtigen Osten, weißt du, der heißt Jonas. Das ist ein richtig Ostenkind so. Echt? Ja, der wohnt auch in Frohnau. Ach Gott. Der wohnt in so einem ganz hässlichen Haus. Eieiei. Gibt's da kein Dach mehr, weißt du so? Ja. So sieht das hier aus. Mensch. Das ist schlimme Zeiten sind hier angebrochen. Ja, ach sag mal, Julian, du willst mich doch veräpfeln! Nein, ja nicht. Na aber. Verbirnen liegt dich. Verbirnen, hör auf, wenn der nicht hört, dann ruft der irgendwann wieder an, dann wäre ich komplett verrückt. Der ruft sowieso heute. Ja, jetzt wird der Birne für Radio Fritz. Ja, der Birne, der lacht ja über 5 Stunden. Mann. Mein lieber Scholli, oder? Und sag mal, wenn es so anfängt, die Sendung, dann können wir 100% sicher sein, ruft nie wieder eine Frau an. Ach, weil die natürlich, natürlich, klar, weil die hier mit so Hansa-Pilz-Kampftrinkern will doch keiner was zu tun haben. Ach, was? Die, die nicht mal richtig ein bisschen Hochdeutsch reden können. Stimmt da ja nicht. Wie bitte? Natürlich stimmt das. Stimmt da ja nicht. Julian, wie alt bist du denn jetzt mal in echt? 25. 25 bin ich geworden, heute, genau heute. Wie glaub ich nicht. Gute. Was machst du, Julian, so beruflich? Ich bin leider Langzeitarbeitsloser. Kannst du doch ja nicht mit 25, da kann man doch nicht Langzeitarbeitsloser sein. Ich bin Langzeitarbeitsloser. Ich wieso? Ich habe keine Hoffnung hier. Du bist nach der... Ich baue echt? Auf mich. Ja. Du bist nach der 6. Klasse quasi abgegangen mit 12 und seitdem genau. Langzeitarbeitslos. So sieht das aus. Und total schwer vermittelbar. Genau. Und du überlegst, als ob du dich den randalierenden französischen Vorort-Vorstadt-Jugendlichen genau. anschließen solltest... Und in Frohnau die Autos alle abfackeln. Genau. Die ollen Ostautos, die da rumstehen. So sieht das aus. So sieht das aus. Mann, Julian, sag mal, du, verscheißern kann ich mal alleine. Das Schlimme ist, ich muss es ja selber, ich muss es auch noch selber machen. Mach es aber auch lieber selber, weil ich dann weiß ich ungefähr, was kommt. Ja. Mann. Ich dachte jetzt fangen wir hier mal den Pflichten-Ost-West-Dialog an. Das können wir machen. Wird da nicht. Können wir machen. Was denn? Na klar können wir machen. Kein Wie Problem. Denn? Ja, echt? Ja, du fängst an. Ich denn? Ja, nee, ich dachte, Zusammenschalte. Ach nee. Wieso denn ach nee? Wir haben nur bei dir angerufen und nicht bei Julian. Genau, siehst du. So aus. Ey, Max? Ja? Willst du nicht mal bei Julian anrufen? Nee. Damit ihr euch mal schön ein bisschen unterhalten könnt? Da kommt man da gar nicht rin, da ist da natürlich kommst du bei dem Julian rin. Rin komm ich gar nicht. Natürlich, wie ist denn die Vorwahl von Frohnau? Hier gibt's doch... 3333633348 ist die Vorwahl, wa? Nee. Und dann deine Telefonnummer selber ist 12. Ja. Oder? Weil es in Frohnau 14 Apparate gibt. Genau. 15. 15? Cool, noch zum Aufnehmen. Ja. Aber man muss eben eine lange Vorwahl vorher wählen. Ja, mein lieber Scholli. Mindestens 12 Nummern. Ja, nicht Nummern, Zahlen. Ja, ist ja wohl. Ziffern. Nee, ist nicht wurscht. Nicht Zahlen, Ziffern, Junge. Jetzt hört ihr mal auf, mich hier zu verbessern. Ich bin schon so gut. Ich muss nicht verbessert werden. Das ist die Wurst, das ist Käse. Was? Das ist Käse. Ist Wurst oder Käse. Was? Nichts. War nur ein Zitat von Schneider. Kriegen wir das jetzt mal irgendwie auf eine anständige Ebene? Auf eine, etwas spurintellektueller? Da müsste ich erst den Vorpo vorm Haus fragen, weißt du? Das weiß ich nicht so genau. Genau weiß das keiner. So, jetzt, was mach ich denn jetzt hier? Jetzt schon mal ja nicht. Was heißt jetzt schon mal ja nicht? Ja, jetzt schon mal ja nicht. Nee? Nee, was heißt das eigentlich? Aber mindestens so. Mindestens auf jeden Fall. Ah. Aber nachher. Kinder, ihr macht mir aber auch verrückt, ey. Ja, das glaube ich dir. Naja, aber wirklich? Ja, klar. Mann, ich bin so gute Laune, so naiv hier drin. Ja. Ist der bisschen gut drauf? Fati hat wieder Arbeit. Nee. Sag mal, Max, hat denn dein Fati wenigstens Arbeit? Mein Vater hat Arbeit, ja. Dein Vater hat, was macht denn der? Der ist Bauingenieur. Der ist Grenzer an der Grenze zu Frohnau, wa, oder? Naja. Und passt auf, dass die da nicht abhauen, das asoziale Pack aus Frohnau. Ja, okay, asoziale Pack, ich sag's dir, ey. Und den armen Ostler ihre Opels abfackeln. Ja, da muss man schön aufpassen. Ja. Die Frohnauer. Die haben doch ja keine Opels, ja, dann müssen sie dort 10 Jahre. Die Frohnauer, wer? Die Frohnauer, die haben die. Nein, die Frohnauer haben doch keine. Die was Frohnauer haben die feinsten Autos. Echt? Ja, richtig ohne Motor noch. Mit Anschieben. mit Anschieben. Ja, echt? Das dritte Mal. Da sitzt du da vorne, ein Familienmitglied im Motorraum oder was? Ja, du bist gezüchtet zum Anschieben. Ja, ja. Oh Mann, ey. Ist das nicht. Glaubet mir. Sag mal. Ja. Habt ihr den Eindruck, dass die Sendung heute von, also inhaltlich von höher stehendem Niveau ist? Ja, natürlich. Soll ich mal sagen, was ich für einen Eindruck habe? Ich kann doch ganz normal reden, stell dir das vor. Soll ich mal sagen, was ich hier für einen Eindruck habe? Nee, dann sag lieber nicht, es ist ein schlimmer Eindruck. Ja, es ist ein schlimmer Eindruck. Ja. Ich hab... Den Jingle noch gar nicht gespielt. Dass sie hier heute... Natürlich! Nee, hab ich nicht? Ha! Siehst Minute. Ha, echt nicht? Nee. Dann ist es doch praktisch nicht meine Sendung. 25 Minuten rufen wir bei der vorigen Sendung an. Ihr seid jetzt, genau. Ja, hallo, ich bin euer DJ Andy, wir sind hier... Jo, Mann, Fresse polieren, jo, Mann, jo, Mann, Fresse polieren, jo, Mann, Alter, jo, Mann, dissen, und pullern, jo, Mann. Mach mal nicht so dicken Wief hier, ey. Jo, Mann, jo, Mann, was ist immer jo, Mann? Josef, Johann, jo, Mann. Bitte nicht so intellektuell. Ey, nicht schon wieder so ein Reim-Blue-Moon, Alter. Ja, ich doch nicht. Ja, deswegen rufe ich aber die Kunden an. Ja, wobei. Nein. Wobei. Kalte, falsche, rücksichtslose Freunde hat die Unterhose. Aue. Hör doch mal auf. Mann, ey, der Frohnauer. Der hängt mir hier auf den... Die Frohnauer-Hochnasen hier wieder. Ja, echt, oder? Ja, aber echt, ey. Ich sag ja, der Westler hier, der Muffenkeks, gerade der Frohnauer. Der Frohnauer, das ist ja... Hier. Das ist der Westen des Ostens. Frohnau, ach so, Frohnau ist schon der Osten. Frohnau ist der Westen des Ostens, glaube ich. Frohnau ist der Osten des Westens, oder? Ja. Nee, du hast dich jetzt verwechselt. Ja, stimmt, tut mir leid. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ganz schlimme Zeiten hier angebrochen. Ja, na, das zeigt dir ja. Hier, das Wetter, schlimm. So. Sag mal, jetzt kommen ja gleich die Nachrichten. Ja. Ja, ich glaube, wir haben ja jetzt, stimmungsmäßig haben wir jetzt die Sendung aber hochgerissen hier. Ja, wir können angerissen. Aber so hoch geht ja nicht mehr höher. Die geht jetzt ja nicht mehr höher, oder? Erst wenn deine Karten jetzt zuerst... Da kann man... Ach so, die werden ja erst um Mitternacht verlost. Ja, dann wird die Stimmung... Schöne Videoschnipsel. Ja, rufen wir wieder an, wa? Oh, da ruft er. Ja. Wisst ihr denn die Nummer noch? Nee, da schlafe ich schon länger. Wisst ihr denn die Nummer? Ich muss ja morgen wieder schon arbeiten. Wer muss? Ach so, da musst du früh raus. Weil du dich morgen schön konzentrieren musst auf deine Arbeitslosigkeit, oder? Genau, deswegen muss ich jetzt früh ins Bettchen. Ja, nicht, dass du quasi einen Arbeitslosigkeitsunfall. Genau. Erleidest, oder? Ja, genau. Ja. Gibt's denn eigentlich auch Berufsbekleidung für Arbeitslose? Ja, Schlüpper. Schlüpper und so. Vor 2 Wochen. Ja, und so im Schritt feuchte Jogginghosen, oder? Ja, genau. Ich glaube, ja? Wir rufen wirklich keine Frau mehr. Und so. Ach, scheiße. Ja, echt, Mann. Ey, jetzt hört doch mal auf. Ey, was wird denn das hier wieder für eine Sendung? Ja, du fängst doch hier schon wieder an. Nee, das gefällt mir überhaupt gar nicht. Ja, mir auch nicht. Wir reden mal über vernünftige Themen. Du dient mir hier ein bisschen... Ja. So nein, ich wollte, ich dachte mal die DDR aus der Erinnerung rekonstruieren. Ja. Zum Beispiel morgen im Videoschnipsel-Vortrag wird gezeigt, wie Hollywood die DDR sich vorgestellt hat. Das ist lustig. Ist teilweise sehr besser, als die DDR selber war. So, oder cooler. Oder seltsamer. Aber du willst doch die DDR nicht veräppeln, oder? Nein, ich will ja nicht die DDR veräppeln, sondern ich will sie quasi abbilden. Naja, gut. Willst du zurückbilden? Abbildung ist ohne Bildung. Willst du zurückbilden? Nicht, was heißt denn zurückbilden? Die war ja schon zurückgebildet. Sag mal, ist das der Frohnauer? War das jetzt der Frohnauer? Nee, das war ja doch. Das war der Frohnauer, oder? Ja, das war der Frohnauer. Der Frohnauer war das ist eine Frechheit. Wer hat denn nur gesagt, zurückgebildet? Das war Kuttner, glaube ich. Zurückgeblieben? Ja. Oder war das der Rüdersdorfer? Rüdersdorfer. Das war der Rüdersdorfer, oder? Nee, ja. Ohne war das. Man sagt mal, die Sendung geht hier aber auch wieder komplett durcheinander. Ach Quatsch, wir machen hier eine gute Sendung. Jingle, Mann. Wie kriegen wir denn da jetzt ein bisschen Ordnung drin? Lass die Sendung ohne Thema machen. Ohne Thema? Ja, wir nennen sie ohne Thema. Na toll. Da ist doch schön. Oti Iti. Kannst du wieder zurücksehen, Kuttner, wenn die ohne Thema ist? Naja, Janusz, dann hab ich das sind alles wieder meine Verantwortung. Dann muss ich das alles bündeln, muss ich mir Gedanken machen. Ja, das stimmt, ja. Ja. Die Rüdersdorfer ab in die Kalkgrube. Genau, und dann machen wir hier schöne Sendung, ohne genau. Ey, na, dann spielen wir Wasser. Hat wieder keiner mitgekriegt, war ein Brecht-Zitat. Ja, der Junge Genosse in der Kalkgrube. Ach so. Ich wollte nur den Frohnauer den Vortritt lassen, weil ich das ja wusste. Du kaufst jetzt Bertolt Brecht, sonst wird der schlecht. Ja, ja. Nee, dann wird die, oder? Nee. Ja. Na, Rüdersdorfer, gehen wir Kalkscheine zurück. Kalkscheune. Kalk, stimmt. Kalkscheune, Kalksee, Kalkgrube. Ja, gibt's alles. Was gibt's denn in Frohnau? Frohnau, da gibt's den schönen Bodensee, gibt's da. Eine schöne Freilufttoilette, oder? Genau, da gibt's doch... Die sich vom Ortseingang bis zum Ortsausgang erstreckt, nehme ich mal an. Freiluftloch nennt man das dort. Ja, mein... Da gibt's Stab und dann... Mein lieber Scholli. Ja. Da wird noch richtig so von Hand gearbeitet da.

So einer der genialsten deutschen Musiker, möchte ich mal sagen. Christian Anders war das mit Die Mauer. Zurzeit spielen wir jeden Tag auf Fritz ca. 250 Musiktitel. Und einer der Songs, die von euch am häufigsten per Mail oder am Telefon nachgefragt werden, ist dieser hier. Dieser Titel heißt What Else Is There und stammt von jenen zwei Jungs aus Norwegen. Hi, I'm Sven. I'm Sogen. We are Røyksopp. Und weil Røyksopp noch viel, viel mehr wunderbare Musik machen, präsentiert Fritz Røyksopp live im Fritz Club. Røyksopp live. Kommenden Dienstag. Ab 21 Uhr im Fritz Club im Postbahnhof. Direkt am Berliner Ostbahnhof. Røyksopp in Berlin und im Radio. Fritz vom RBB. Ah, das ist ein Reim, den ich immer hier anhöre. Postbahnhof, Ostbahnhof. Es ist 22.35 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Mario Bartsch. Zum ersten Mal seit 4 Jahrzehnten ist in Frankreich der Ausnahmezustand verhängt worden. Die französische Regierung will mit Hilfe des Notstandsgesetzes die anhaltenden Unruhen in den Griff bekommen. Ab Mitternacht können damit in den Vorstädten und Krisengebieten Ausgangssperren verhängt werden. Bei Verdacht auf Waffenbesitz sind auch gezielte Hausdurchsuchungen möglich. Die Linkspartei verzichtet darauf, den ihr zustehenden Posten eines Parlamentsvizepräsidenten zu besetzen. Ihr Parteichef Biski war heute im Bundestag zum 4. Mal gescheitert. Fraktionschef Gysi sagte, man habe beschlossen, weder einen weiteren Wahlgang zu beantragen, noch einen anderen Politiker zu nominieren. Ein 19-jähriger Rollstuhlfahrer aus Potsdam ist an der S-Bahn-Haltestelle Griebnitzsee tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben stürzte der Jugendliche ohne Fremdverschulden vom Bahnsteig auf die Gleise. Dort wurde er von einem hereinfahrenden Zug erwischt. Die S-Bahn-Verbindung in Griebnitzsee war stundenlang unterbrochen. Zum Sport Basketball. Alba Berlin haben beim Julep Cup eine Niederlage einstecken müssen. Die Albatrosse unterlagen zu Hause gegen den griechischen Meister Aris Saloniki mit 86-89. Wetter. In der Nacht ist es nur gering bewölkt und trocken. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 1 Grad. Teilweise ist Bodenfrost möglich. Morgen ist es überwiegend sonnig bei Höchstwerten von 11 bis 14 Grad. Verkehr. A100 Stadtring Berlin, Wilmersdorf Richtung Neukölln, die Ausfahrt Britzerdamm ist gesperrt. A10 Spreeau Richtung Havelland zwischen Hohenschönhausen und Schwanebeck gibt es Verkehrsbehinderung durch ein defektes Fahrzeug. Und A11 Uckermark Richtung Berliner Ring zwischen Kreuz Uckermark und Gramsow gab es einen Unfall. Der rechte Fahrstreifen ist dort blockiert. Sonst überall eine gute Fahrt. Und wenn im Radio 103,2... Dann Fritz in Cottbus. Blue Moon. Kinder, jammert doch nicht rum, hört da erst mal hin. Ist nicht genau wieder dasselbe. Oh, diese Meckertrepper. Didn't want very much. We wanted us alone. You and I lived for that happy day, but our dreams turned all to stone. You are mine. You're the love of my life. All I ask for was let her go. But with them it's not the love that comes. So you and me, that just can't be. The answer was always no. The wall keeps us apart. The wall without a heart. The wall has no understanding at all. It stands there in our way. Forever, it seems the same. And yet, someday it will crumble and fall. My letters to you My love is too strong, your feelings too deep, for you're there without a frame. And I won't give up, I won't give in, and I know that we will win. The wall keeps us apart, the wall without a heart, the wall has no understanding at all. It stands there in our way forever, it seems to say, and yet someday it will crumble and fall. You and I, we are stronger than anyone, stronger than all the chains in the world, because our love is true, our love is gold, and we'll succeed somehow. Der größten deutschen Musiker, Christian Anders. Ich würde, bevor ich jetzt hier den hier spiele, diese Tier, würde ich bloß mal vorsichtshalber, weil mir ging seltsamerweise jetzt der Song gerade total auf den Keks. Ich glaube, ich habe ihn ein bisschen zu oft gespielt. Würde ich aber jetzt mal nur mal eine quasi musikqualitative Meinungserhebung machen wollen. Nur mal jetzt mal so ja, total schnell, ganz kurz, die Telefonnummer, Warte, immer nur so entweder oder. Also jetzt hier die Telefonnummer, entweder oder. Jetzt die Nummer, geduldet die Nummer, jetzt die Nummer, ihr duldet euch. 0331 für Potsdam, genau. 7097110. Ja. Nur mal eine kurze Umfrage, geht euch die Musik jetzt tendenziell quasi auch eher auf den Keks oder war das jetzt prima? Wisst ihr, wovon ich rede? Hier, davon. Also den Song meine ich quasi. Ja, genau hier. Ba-ba-da. Und jetzt nur mal so grundsätzlich die Frage. Eher total nervend oder absolut prima? Weil läuft ja natürlich in diesem deutschen demokratischen Rundfunk läuft es ja nicht mehr. Ist ja wohl nicht angesagt. Eigentlich, was hat uns gezählt? Aha, wir wollten einfach nur zusammen sein. So, ist es jetzt tendenziell eher prima oder eher... Ich schreibe mal, mach mal hier schnell eine Tabelle. Prima, geht auf den Keks, schreibe ich mal hin. Geht auf den Keks. Und ich würde mal jetzt ganz schnell, wir müssen bloß so zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, durch, nur dass ich mal so eine Meinungserhebung praktisch mal habe. Hallo? Sehr gut, sehr gut. Ja, echt? Okay, wunderbar, dankeschön. Das war jetzt, hallo? Fantastische Musik. Jetzt mal ehrlich, nein, jetzt mal ganz ehrlich. Nein, ich finde... Wollte jetzt nur wissen, ob jetzt der Song zum Beispiel... Ob nein, der die auf dem Keks ging? Ist ein bisschen krank so. Ja, das ist, ja, das ist klar. Super. Okay, danke. Hallo? Was? Na, machen wir weiter. Jetzt nur mal schnell sagen, auf dem Keks oder prima? Prima. Prima, gut. Oh, Kick 3 prima. Weiter? Die Mauer. Sag mal, ja, prima oder Keksen? Geht auf die Nüsse. Geht auf die Nüsse. Naja, ist doch schön. Hallo? Geht auf den Keks. Ja, echt? Kick mal ihn an. Warum denn? Hallo? Eher prima oder geht er auf den Keks? Sag doch mal! Mensch, hier eine Forsa-Umfrage. Hallo, wer bist denn du? Ja, Emma, Keks. Emma, geht auf den Keks? Echt? Ja, ist mir gerade auf den Keks gegangen. Ah, ist da so ein Spitzen? Also, ja, aber ich kann doch diesen Anders überhaupt nicht leiden. Naja, ich doch auch nicht. Ich kann ihn doch auch nicht leiden. Du, das gibt einen geilen Mauersong von Udo Lindenberg. Ich weiß nicht, ob du... Mädchen aus Ostberlin. Oder? Ja, ich glaube. Ja. Naja, gut, okay. Jetzt steht's 3-3. Ich mach mal hier weiter. Hallo? Prima. Echt? Super, hallo? Oh, ist nicht zum Aushalten. Spielt das nie mehr die nächsten 3 Jahre, bitte. Echt? Warum denn? Ja, das ist schrecklich. Diese Dramatik, immer das Gleiche. Also nicht zum Aushalten. Weil dich so mitnimmt? Nee. Dass du total quasi ins Schwitzen gerätst und quasi so, also quasi so ein historisches Schwitzen? Nee, das ist nicht historisch. historisch, das ist kitschig, das ist eklig. Das ja, natürlich, ist natürlich. Ja, aber man, das muss man doch hören. Andere Sachen sind doch auch hören, kitschig. Das zweimal hören, das hört man was halt einem, ja, dann singt es ein Chor ganz schrecklich und dann hört man es jetzt wieder und jetzt gibt es noch auf Englisch. Ja, jetzt reicht's mir. Ja, jetzt ist ja gut. Ja, jetzt, ja, Mann, ja, hör doch mal auf, hier rumzumeckern. Ah, na, so habe ich mir jetzt aber Uni vorgestellt, die Umfrage. Ja, aber so ist wirklich, ja, wahrscheinlich darf man sie als Umfrager ja nicht in so Gespräche einlassen, sondern müssen wir sagen, machen Sie Ihr Kreuzchen da oder machen Sie Ihr Kreuzchen da, vielen Dank. Ja? Okay. Ja, ach Mann, jetzt hast du mich aber deprimiert. Ach komm, du findest doch selber. Was? Naja, mir ging's, aber stimmt. Das ist auch ganz schrecklich. Nee, eigentlich, von erstmal fand ich es schrecklich, dann fand ich es total prima und jetzt beim Hören hat es mich aber auch total genervt. Ja, irgendwann hat man den Kanal voll, oder? Da kriegt man doch richtig Aggression. Ja, aber ich habe es ja schon 20 Mal gehört. Ja, ich habe es auch schon 20 Mal gehört. Echt? Okay, ja. Danke. Okay. Jetzt, tschüss, jetzt steht es total ausgeglichen 4-4. Prima oder jetzt total auf den Keks? Prima, weil ich den Kitsch zum ersten Mal gehört habe. Ah, super, genau, das ist eine klare Antwort. Dankeschön, hallo? Pfui, Gründer, pfui. Was? Geht auf den Keks, ja? Pfui, sagt sie. Naja, ich nehme es mal als auf den Keks. Hallo? Scheiße. Ja, echt? Wieso denn? Kannst du es mal begründen? Weil kein Hip-Hop ist, oder was? Ja. Die Meinung gilt nicht. Streiche ich gleich wieder durch. Jetzt hier, also das ist mir jetzt ein bisschen zu engstirnig. Hallo? Ja, ich finde gut. Gut, naja, das ist eine Antwort. Wobei, jetzt eigentlich ist es total ausgeglichen. Hallo? Hallo. Ja, sag mal, jetzt eher auf den Keks oder eher prima? Kuttner, das Lied ist grauenhaft. Ja, das weiß ich selber. Ja, es geht auf den Keks. Ach so. Naja, gut, okay. 7-mal auf den Keks, 6-mal prima, hallo? Ja, super ist es, super, super. Ja, echt? Ja, wirklich. Ja, wunderbar. Spitze. Ah, da danke ich dir für diesen Zuspruch. Hallo? Jul. Echt, super, meinst du? Eher prima. Jule. Ja, wunderbar, vielen Dank. Hallo? Hallo Bernd, ging das jetzt eher auf den Keks oder war eher prima? Ja, sag mir nicht böse, aber ich sag mal auf den Keks, oder? Ja, ey, ja. Okay, dankeschön. Okay. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Tschüss. So. Das nenne ich doch ausgeglichen, oder? Das ist doch eine wirklich toll. 8 Leute finden es prima, 8 Leuten ging es, ich habe den Hip-Hop wieder drin genommen, 8 Leuten ging es auf den Keks. Genau so muss es sein. Ah, da machen wir heute schön weiter mit schrecklicher... Nee. Ah, nee, aber mir jetzt, ich spiele es jetzt echt mal eine Weile nicht mehr. Ich halte das Ohr am Kopf nicht aus. Trotzdem wird ja eigentlich ein super Song ist. Christian Anders, Die Mauer. So, dein Telefon... Ach so, und jetzt... Aha, damit ihr mal wisst, dass das hier für eine schöne Sendung ist. Genau, sonst weiß man überhaupt gar nicht, wo man ist. Fritz. Am Morgen, am Abend. Oh, der junge Mann spricht Hochdeutsch. Habt ihr ein Telefon hier? Der sagt nicht nichts, sondern der sagt nichts. Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. So sieht's aus. Und sprich bitte ins Mikrofon. Genau, mach ich doch. So, Kinder, ihr könnt ohne ins Mikrofon sprechen. Die Telefonnummer wisst ihr vermutlich, oder? Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau. Mitternacht Videoschnipselkartenverlosung. Morgen, 9. November, Videoschnipsel in der Volksbühne zum Thema Hollywood malt sich die DDR aus. Hollywood hat ein Malbuch geschenkt bekommen und malt sich die DDR aus. Das ist morgen das Thema. Wir werden nachher ein paar Karten verlost. Und aber ansonsten, ich meine, jetzt macht euch mal nicht vor, wer arbeitslos ist oder jugendlich, und das dürfte ja die Mehrheit sein, kommt da sowieso vermäßigt, entbilligt, Dings in Rennen. So, jetzt machen wir weiter hier in der Sendung. Jetzt ist aber nicht mehr die Frage nach der Musik, sondern die Frage überhaupt. Hallo. Hi. Wer bist denn du? Der Popi. Popi? Mann, Kinder, was? Popi? T-U. Ja? T-I. Popi? Richtig. Sag mal, was lasst ihr euch denn mal für Spitznamen geben, ey? Also ich meine, ich in deinem Alter hab da noch irgendwie schwer gegen angekämpft, blöde Spitznamen zu kriegen. Das ist cool. Darf ich dich Hasi nennen? Das alles. Aber sag mal, da musst du dich doch wehren. Warum ist denn die Jugend so unrenitent heutzutage? Keine Ahnung. Naja, aber das wäre doch... in der Schule. Du, ja, nee, liegt nicht an der Schule, das liegt an dir. Du lässt dich von mir Hasi nennen. Ja. Ist doch schrecklich. Na und? Da würde ich mir aber eine Backpfeife geben, wenn ich mich Hasi nennen würde. Hm. So widersetzlich wäre ich an der Stelle. Ja, so. Ja. Ja. Ja. So, Hasi, wie alt bist du denn? 15. Oh, sag mal, da hast du ja direkt an die Maueröffnung, hast du eigentlich ja keine Erinnerung, wa? Ja, bis ich hab am 30.11. Geburtstag. Ja, was heißt das? Na, bisschen danach. Dem Mauerfall. Bist du geboren? Ja. Ja, aber die Erinnerung setzt doch irgendwie, also ab mit 2,5 Jahren ein. Ja, schon klar. Also insofern bist du sowieso danach geboren? Und selbst wenn du kurz davor geboren wärst, hättest du auch keine Erinnerung. So sieht's aus. Bist du jetzt, genau so sieht's aus, Hasi. Bist du jetzt praktisch eher Ostler oder eher Westler? Und spielt das für dich eine Rolle? Erstmal, warte mal, erstmal die Frage, spielt das für dich eine Rolle? Und dann sag mal, was du bist. Also, Neukölln wohne ich jetzt, aber geboren wurde ich Schöneberg. Den kann man Bedet unter dem Oberbegriff Westen subsumieren. Jedenfalls, was die Berliner Teilung betrifft. Spielt das für dich eine Rolle? Nö, gar nicht. Echt, gar nicht? Mhm. Kennst du Eike Ostler? Ja. Und? Normale Menschen. Bist du denen mit, aber, ja, sagst du, aber was sagen die von dir? Die sagen, dass Hasi immer so arrogant auftritt. Nee, na, meinst du echt nicht? Mhm. Woher kennst du Eike Ostler? Mhm. Ja, so, einfach so, von Kumpels. Ja, echt? Ja. Sind die anders? Nee. Warum denn nicht? Keine Ahnung. Och, schrecklich, oder? Die könnten doch ein bisschen anders sein. Ja, könnte. Aber sind sie nicht? Nee. Bist du anders? Nee, glaub nicht. Du bist überhaupt gar nicht anders als die anderen? Du bist so wie die anderen? So wie so. Echt? Quatsch. Was heißt denn Quatsch? Nein. Natürlich bin ich ein bisschen anders. Wie denn? Ja, weil du irgendwie Neukölln oder Schönebergischer bist? Nee. Sondern? Ja, nur so. Wie bist du denn anders? Ich stelle mal fest, ich bin ja nicht, ich denke immer, ich wäre manchmal auch gerne anders, aber ich bin immer ja nicht anders. Sondern worauf läuft es hinaus? Dass man irgendwie schön nach Hause kommt und die Stullenbüchse in die Stullentasche in die Ecke feuert und erstmal Fernseher anmacht, oder? Ja. Siehst du, so bin ich auch. Ja. Wir sind überhaupt ja nicht anders, du bist auch nicht anders. Stimmt. Und dann würde man sich darüber freuen, wenn man Geld hätte. Oder? Ja. Oh, schon wieder kein Unterschied. Ja. Oder wenn man eine Freundin hat, freut man sich, dass man eine hat. Wenn man keine hat, ärgert man sich darüber, dass man keine hat. Hätte ja eine Ene. Ja. Naja, wir machen mal Schluss. Irgendwie war er doch ein bisschen anders, glaube ich. Naja, wollte ich jetzt aber mal nicht so weiter genauer nachfragen. Hallo, wer bist du denn? Oh, was? Oh. Naja, machen wir weiter. Hallo? Hallo, das ist hier nicht das Kinderfernsehen. Hallo? Hallo? Machst du mal dein Radio ein bisschen leiser? Na, dann mach ich es ein bisschen leiser. Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Julia. Julia! Ja? Hi, Cody. Hi, Julia! Mann! Julia! Von wo aus rufst du an? Berlin. Wie alt bist denn du? 12. Spitze! Echt? Ja. 12? Warum findest du das lustig? Na, weil ich Oma 12 war. Ach nee. Ja! Echt? Ja! Hätte ich nicht geglaubt. Ja, ich kann es mir auch kaum noch vorstellen. Ich kann mich im Grunde auch ja nicht mehr dran erinnern. Nee? Nee. Wie lange bist du jetzt schon 12? Naja, 12 Jahre. Nein! Ja, wie lange du jetzt schon 12 Jahre bist? Oh. Vor einem Jahr warst du 11. Ich hatte Mai Geburtstag. Im Mai Geburtstag. Wann denn? Anfang Mai, Ende Mai? Mitte Mai. Mitte Mai, Mitte Juni, Mitte Juli, Mitte August, Mitte September, Mitte Oktober, Mitte November. Da bist du jetzt ein halbes Jahr lang 12. Ja. Ist das ein wichtiges Jahr? Du musst ja, ich sag dir, merk dir was. Wenn du mich fragst, wie war denn, als du 12 warst, wüsste ich überhaupt ja nicht. Habe ich überhaupt keine Erinnerung mehr. Merk dir irgendwas, schreib dir was auf. Du ärgerst dich hinterher. Wenn du dann erstmal eine alte Säckin bist und ins Gespräch mit 12-jährigen Jungs kommst. Und die fragen dich, warst du Oma 12? Und du sagst, ja, war ich auch mal 12. Glaub ich dir nicht, doch, ich war mal 12. Glaub ich dir nicht, doch, ich war. Glaub ich nicht, doch. Na, dann sag doch mal, wie war. Was war denn da los, als du? Und dann fällt dir nichts ein. Naja, manchmal schreibt man sich ja Sachen auf. Hast du dir was aufgeschrieben? Ja, manchmal schreibe ich mir solche Sachen. Was hast du denn jetzt aufgeschrieben, dass du 12 bist? Was ist denn jetzt so wichtig gewesen? Weiß ich nicht. Was war das wichtigste Ereignis im letzten halben Jahr? Die größte Katastrophe, das größte Glück? Weiß ich nicht. Nein? Nee. Die größte Enttäuschung? Nee, sowas schreibe ich nicht auf. Die größte Überraschung? Dass mein Hund Kinder gekriegt hat, vielleicht. Echt? Ja. Wie viel denn? Die sitzen gerade vor mir, 4 Stück. Boah, wann denn? Na, die sind jetzt, weiß nicht wie alt. Irgendwie alt. Ja, aber du kannst dich ungefähr erinnern, wann dein Hund die Kinder gekriegt hat? Na, vor einem Monat ungefähr. Ach so, ich würde mal sagen, die sind ungefähr einen Monat alt. Ja. Sag mal, aber Julia, da hättest du selber drauf kommen können, oder? Ja. Ja. Die sind dann aber bestimmt extrem scheiße niedlich, oder? Ja. Ach, und aber man kann die ja nicht alle behalten. Nee. Da hast du jetzt einen großen und dann noch 4 kleine. Ja. Und dann werden die aber weggegeben. Ja. Wahrscheinlich in zu bösen, bösen neuen Hundeeltern. Nee. Oder vielleicht in so eine Tierversuchsstation. Was? Wo die an denen deine neue Kosmetik ausprobieren. Nein. Bist du dir sicher? Ja. Dass sie denen da nicht so Pickelcreme in die Augen träufeln? Nein. Woher wissen die denn? Weil wir die ja wohin geben, wo das nicht gemacht wird. Na, da musst du wirklich aufpassen. Ja, meine Oma kriegt zum Beispiel einen. Ach so, aber vielleicht experimentiert deine Oma manchmal auch heimlich mit Pickelcreme in Hundeaugen. Ich glaub nicht, dann würden ihre Katzen ganz schön scheiße aussehen. Ach so, und die sehen aber sehr gepflegt und ordentlich aus. Ja. Kämmt sie die auch immer schön? Nee. Warum denn nicht? Sonst fusseln die doch, man muss die doch immer kämmen. Na, wenn die kurze Haare haben, nicht? Haben die kurze Haare? Ja. Sind das Skinhead-Katzen? Nein. Haben die so Doc Martens? Haben die so Doc Martens mit weißen Schnürsenkeln an? Nein. Sicher? Ja. Bist du dir sicher, dass das keine Nazi-Katzen sind? Nein. Sind sie nicht. Sind die total nett? Ja. Na, dann ist gut. Dann bin ich ja auch ein bisschen beruhigt. Ja. Boah. Ich finde dein Lied übrigens, naja. Naja, aber danach frag ich jetzt ja nicht mehr. Ja, trotzdem. Ja, solltest aber du nicht so oft spielen. Na, mach ich ja jetzt mein auch. Ich hab Kopfschmerzen von. Mach ich ja jetzt auch nicht mehr. Nee. Mann. Du bist so eine alte Meckerliese, Julia. Warum? Naja. Hast du eigentlich noch Geschwister? Ja. Hast du aber Glück gehabt. Wenn du jetzt Nein gesagt hättest, wieso denn? Natürlich, wenn du jetzt Nein gesagt hättest, hätte ich dich gehänselt und gesagt, Einzelkind, Einzelkind, Einzelkind. Ja, aber mit Geschwistern ist es ganz schön scheiße. Wieso? Guck dir da deinen Hund an. Die haben doch, also da die Süßen, die haben doch auch alle noch 3 Geschwister. Ja, für die ist es ja gut, aber wenn ich die Älteste bin und 3 kleine Brüder habe, ist das nicht so lustig. Ach, und dann nur noch Brüder? Ja. Ach, sind die denn aber überhaupt gar nicht ein bisschen niedlich, die nee. 3 Brüder? Wie alt sind denn die? Naja, 10, 8 und 3. Und selbst der 3-Jährige ist nicht ein bisschen niedlich? Manchmal, aber eigentlich nicht. Wieso denn nicht? Weiß ich nicht. Aber du musst die vielleicht ein bisschen erziehen. Das ist ja bei Hunden nicht anders. Die muss man doch auch erziehen. Nee, aber sonst kläffen die auch rum. Geht es nicht. Die schreien dann immer nur rum. Ach, echt? Mhm. Aber kannst du die da nicht irgendwie ein bisschen trösten und mit so, sagen wir mal, mit Süßigkeiten, wenn sie brav sind, kriegen sie einen Bonbon? Wieso denn? Was denn? Quatsch. Natürlich. Wenn, dann esse ich die selber. Ach so, ne, das ist blöd. Naja, du musst jetzt, ja. Naja, die Frage ist, entweder willst du jetzt wohlerzogene Brüder haben oder dick werden. Aber du hast dich offensichtlich für dick werden entschieden. Ja. Ein strammes Trommelbäuchlein habe ich hier schon. Oder? Nee. Bist du sicher? Ja. Gut, damit beruhigt. Ja. Julia! Ja? Dann spielen wir jetzt mal eine schöne Musik. Okay, aber vorher muss ich noch Paul und Jonas grüßen. Das habe ich ihnen nämlich versprochen. Nee, das darfst du aber nicht. Die sind wahrscheinlich deine blöden Brüder, oder? Nee. Grüß die doch mal. Sind die noch wach? Meine Brüder? Ja. Weiß ich nicht, die sind gerade bei meinem Vater, ich glaube nicht. Ach so, wo sind die? Wo ist denn dein Vater? Der wohnt woanders als meine Mutter. Ach so, na dann ist doch aber gut, dann hast du doch Ruhe, oder? Wenn die alle, sind die alle drei bei deinem Vater? Nee, nur 2. Ach so, oh Mensch, der arme Kerl, oder? Ja. Hast du da ein bisschen Mitleid mit dem, wenn der jetzt die anderen die Brüder hat? Nö. Ja, stimmt, der hat die ja gemacht, oder? Ist ja nicht dein Problem, hätte er nicht machen müssen. Nö, außerdem könnte ich ja auch zu meinem Vater gehen, aber ich habe keinen Bock. Warum? Weil ich meinen Vater gerade nicht so gerne mag. Warum denn nicht? Und der meckert die ganze Zeit rum. Der meckert die ganze Zeit? Ja. Naja, das ist ja ungefähr so drauf wie Ecke. Nö. Scheint ja ein sympathischer Typ zu sein, den Vater. Nee. So. Naja, Julia, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, viel Spaß noch. Dankeschön, dir auch. Tschüss. So, dann spielen wir jetzt eben mal hier eine Musik. die man jetzt so ja nicht mehr singen, schreiben könnte, weil eben die von Christian Anders so hochgefeierte Mauer praktisch nicht mehr da ist, ideal. Ist die beste Kondition. Tja, ist mir übrigens auch aufgefallen, seitdem die Grenzbrigade Küste nicht mehr da ist, ist der Ostseestrand so überlaufen. Na ja, gut, was machen wir? Weil die Humpis-Sisters ist da immer rum. Na ja. Genau. Are you forget? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, wir wollen heute hier des Mauerfalls vor 16 Jahren gedenken. Das ist heute meine Gedenkveranstaltung, die gesponsert wird von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und da kann ich mir hier keinen Quatsch erlauben. Vorhin Max und Julian, das war die Obergrenze. Rüdersdorf und Frohnau. Das geht nicht. So geht es nicht weiter. Hallo. Schönen guten Tag. Oder besser gesagt, schönen guten Abend. Abend, wer bist denn du? Ich bin Fabian. Fabian? Ja, richtig. Schön. Ich habe zum Anfang eine Frage, darf ich dir denn stellen? Welche? Ich wollte fragen, du hast ja heute das Thema Mauerfall und da wollte ich... Ja, das wird sowieso nicht. Natürlich, das ist doch ein Thema, das interessiert doch die Jugendlichen. Meinst du? Ach, die Jugendlichen, die sind doch bloß mit Markenklamotten beschäftigt. Nein. Die sind nur mit Markenklamotten beschäftigt und Goldzähne und Porsche fahren. Nein, hast du einen falschen Eindruck. Echt? Da würde ich meine Hand für ins Feuer. Von wo aus rufst du an? Aus Rüdersdorf? Ich rufe nicht aus Rüdersdorf an, ich rufe aus PDM an. Potsdam. Potsdam? Ja, Potsdam. Ach, guck mal ihn an. Ja, Potsdam interessiert man sich sehr für den Mauerfall. Und gerade jetzt, wo ja das Datum auch darauf hinspielt, da... Hinspielt? Wie alt bist du eigentlich? Na, was schätzt du denn? 18. Das ist richtig, ja. Siehst du? So, woher weißt du das so genau? Na, weiß ich ohne das Menschenkenntnis. Irgendwie stellt sich das ein. Nee, aber das kommt jetzt auch bei uns in der Schule, gern auf der Schule, da kommt das jetzt auch wieder ins Gespräch. Ach so, echt? Und interessiert dich auch? Interessiert mich sehr. Ich interessiere mich dafür sehr. Sehr. Ach so. Ja, sehr sogar. Was heißt denn, du interessierst dich dafür sehr? Wofür interessierst du dich da? Na, ich interessiere mich generell für die deutsche Geschichte. Ab 1900 in etwa. Ja. Oh, ist ja jetzt aber ein bisschen weit gegriffen. Ja, ist ein bisschen weit gegriffen, aber die deutsche Geschichte nach 45 ist ja auch sehr spannend. Stimmt. Und gibt's denn dabei jetzt nochmal, Schwerpunkte deines Interesses? Oder sagen wir mal so, gibt's so ein klassisches Bild von, wo du denkst, das ist DDR, oder, also... ich bin ja gerade noch so mit einer der letzten Ostgenerationen und deswegen kenne ich die DDR ja größtenteils von Fotos, von Filmen. Ja. Und ich habe ja diese typische Schwarz-Weiß-Bild von der DDR im Kopf. Aha, was ist denn das? Ja, das ist, grüner Pfeil und KZ, ach so, nee. Nein, das sind ausgewaschene Farben und Schwarz-Weiß-Bilder und Oma, Opa beim Kaffee trinken im Stimmt. Wald und so. Das Stimmt, wie man auch immer denkt, das Dritte Reich, das war alles Schwarz-Weiß, oder? Genau, ja. Ja? Aber da gibt's dann noch. Aber inzwischen gibt's ja jetzt nochmal Farbbilder von. Genau, das wollte ich gerade sagen. Es gibt ja jetzt sogar Dokumentationen in Farbe vom Dritten Reich. Ja, ja. Ganz dran. Aber um nochmal zurückzukommen auf meine Frage. Ja? Ach so, stimmt, du wolltest ja eine Frage stellen, wa? Dann frag doch mal. Ist jetzt wahrscheinlich eine dümmliche Frage. Ich wollte fragen, wie das Lied heißt, weil du gerade gespielt hast, wo es um die Grenzerkompanie ging. Also, da weiß ich auch nicht. Ich habe mir das als unsere Grenzerkompanie notiert. Aber kann ich jetzt irgendwie auch nicht so genau, weil das... Wieso, was willst du jetzt damit machen? Willst du jetzt zur nächsten Schuldisco fliegen? Nein, ich finde das nur sehr interessant. Also historisch ist das interessant, oder? Ich finde zum Beispiel auch Marschmusik aus dem Dritten Reich und dann auch später von der NVA sehr interessant. wieso denn bitte? Nein, ich finde einfach... Hast du vielleicht einen leichten Dachschaden? Nein, ich habe... Weil es nur mal nüchtern und tut mir vielleicht eine blöde Frage. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich es toll finde und dass ich es mir zu Hause ständig anhöre, aber ich finde es interessant. Was heißt denn interessant? Was findest du daran interessant? Dass ich mir über die Texte, über was da gesungen wird, Gedanken mache, auf das politische System der jeweiligen Zeit beziehe und da sehr interessante Verbindungen ziehe. Oder mir überlege, wieso singen die das und wieso geht der Text so und so. Ach so. In welche Zeit passt der Text und was drückt die Musik aus dem Hintergrund? Ja. Wobei, das ist ja eine der grundlegenden Erkenntnissen, die ich Wiglaf Droste zu verdanken habe. Der hat gesagt, wenn man eine Tote Hosen Single auf 33 abspielt, dann wird das auch gleich ein Marschmusik. Hast du das mal versucht? Punk? Nee, hab ich nicht versucht. Eine 45er Punk Single auf 33 abspielen. Na, das klingt doch interessant. Ja, musst du mal machen. Jetzt bloß die Frage, wie ich das mache. Also, na, wenn du eine Single hast und einen Plattenspieler hast. Ja, dann geht das. Du musst jetzt bloß mal eine Punk-Single irgendwo borgen. Ja, na, ich bin ja die Generation, die keinen Plattenspieler mehr. Oder ich bin vielleicht die Generation, die schon wieder einen Plattenspieler hat. Ach so. Dann kommt ja wieder zyklisch und trennt jetzt. Ja. Oder du versuchst es eben auf dem Computer, so zeitmäßig zu strecken. Computer. Und dann dauert der Song nicht 2 Minuten, sondern 3 Minuten. Musst du den so zeitmäßig dehnen. Ja, sehr interessant. Dann könntest du mal ausprobieren. Auf jeden Fall. Und da dann wieder Märsche drüber legen. Aber ich hoffe, ich konnte dich davon überzeugen, dass es auch Jugendliche gibt, die sich für die DDR und den Mauerbau und den Mauerfall interessieren. Ja. Kann ich dich überzeugen? Ja, du konntest mich überzeugen. Nein, ich glaube nicht. Aber was für Hosen trägst du? Welche Marke? Boah. Na, jetzt sei ehrlich. Nee, ich weiß es nicht. Jetzt sag nicht Lidl Jeans. Nee, gibt's da Jeans? Gibt's ja. Ich weiß es nicht. Ich gehe in den Laden und dann kaufe ich mir da Hosen, die passen und dann zieh ich die an. Echt? Richtig, ja. Dann sieht man aber scheiße aus. Nee, erstens dürfen Hosen nicht passen und zweitens muss man doch den Namen der Hose kennen. Man muss sie doch irgendwie ansprechen. Man kann doch nicht bloß Hose sagen. Ja, das kommt vielleicht. Sondern man muss dann sagen, ey, du meine geliebte Diesel-Jeans. So nee, was. Das ist ja ein Fall. Ich glaube, das hat auch was mit dem sozialen Umfeld. Ach du mein Carhartt-Mäuschen. Ja, ich glaube, das hat was mit dem sozialen Umfeld zu tun, in dem man aufwächst. Ach, meine süßen Nike-Schüchen. Nee, das ist ja falsch. Musst dir ja das aussuchen, was dir gefällt. Und Leute, die sich von so einem Trendmister nicht beeinflussen lassen, die gucken sich aus, was ihnen gefällt. Ja. Und wenn es dann halt Nike ist oder Nike oder wie man das auch immer nennt, dann ist das ja schön, aber es muss nicht sein. Stimmt. Finde ich auch. Ja, nein, dann. Ach, und du weißt jetzt nicht, wie deine Hose heißt? Ich könnte nachgucken. Und wie heißen denn guck mal nach. Und wie heißen denn deine Turnschuhe eigentlich? Meine Turnschuhe, die haben einen weißen Pfeil drauf. Das spricht sehr nach Nike. Ein Swatch heißt das doch, oder? So ein, wie? So ein Häkchen. Ja, so ein Haken. Ja, so wie jetzt gewissermaßen bei der Mathearbeit, richtig. Richtig, genau. So ein Haken, so ein richtig Mathe. Auf schwarzem Grund. Genau, das ist Nike. Mathearbeits richtig Haken ist Nike. Richtig, ja. Ach, kick an! So, auf meiner Hose steht ein P drauf hinten. Was da heißt denn das? Das ist ja, da bin ich schon wieder. Ach so, ich auch, weiß ich auch nicht. Vielleicht holst du mal jemanden drin, der uns erklärt, was P heißt. Naja, ich frag mal ihn, warte mal, wen können wir mal, aber den wissen die Uni, oder? Mal sehen. Na, wenn das sich bestätigt, was du sagst, dann müsstest du das ja anders. Hallo, zweiter Hörer. Hallöchen. Ja, du markenverdorbenes Luder. Naja, markenverdorben geht schon. Aber was heißt denn jetzt, wenn da ein P auf einer Hose steht? Ach, ein P? Ein P? Ich hab verstanden T, weil T dachte ich Taylor, aber T. Ach so, T wie Tom Taylor? Ja, Tom Taylor, ja, das könnte vielleicht sein, ja. Nee, also aber vielleicht hat der auch so eine beschissene, wie heißt ein Hilfiger? Ja, das ist doch, das ist doch das Schrecklichste, was es gibt, oder? Es ist definitiv ein P. Ist ein P? Definitiv. Kommt bei Hilfiger ja nicht vor, wa? Peter und Paul. Peter und Paul, was könnte denn P heißen? Vielleicht Prenzlau? Vielleicht sind es Prenzlau Jeans? Das wäre ja schweinecool, oder? Ja. Prenzlau Jeans. Oder Perleberg. Perleberger Jeans. Prenzlauer Jeans. Könnte auch sein. Das erinnert mich irgendwie an ABM-Maßnahme. Stimmt, Prenzlauer Jeans klingt nach einem verdammten ABM-Maßnahme. Ja, ja. Ei. Naja, Fabian. Ja. Dann danke ich dir doch aber mal. Du hast jetzt hier ganz anderes Bild von der heutigen Jugend gezeichnet. Ja. Als ich es im Kopf habe. Vielen Dank. Aber trotzdem habe ich noch mal ein altes Bild von der heutigen Jugend im Kopf. Aber du hast eine zweite Perspektive im Kopf. Ich habe erstmal ansatzweise eine zweite Perspektive sehr im schön. Kopf. Ich okay. wünsche noch mal einen angenehmen Abend. Dankeschön, dir auch. Tschüss. So, hallo. Ja, hallo. Wer bist denn du? Ich bin der Leo. Leo? Ja. Mensch, Leo. Ja. Ein Leo-Liberaler. Leo, von wo aus rufst du? Wie alt bist denn du? Ich rufe aus Berlin an. Ich bin 16. Also noch. Oh Gott, 16. Oh, ja. Das ist ja bitter. Aber nur bis Freitag. Und dann wirst du 17? Ja, das nehme ich mir an. Ey, dann wollen wir total die Daumen drücken, dass bald Freitag ist, oder? Ja. Naja, doch, wäre schon nicht schlecht. Ja, wäre schon nicht schlecht. Ja. Sag mal, soll ich denn heute den ganzen Abend zu DDR-Befindlichkeitsmusik spielen oder doch mal lieber noch was Cooles anderes dazwischen rotzen? Doch, was Cooles dazwischen. Was Cooles dazwischen ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja, auch nicht schlecht, ja. Ja? Also ich finde die Musik, die du spielst, ist eigentlich nicht schlecht. Also. Na, dann sind wir da auch schön. Das fand ich ja mal total lustig so. Ja, aber heute konnte ich es nicht mehr hören. Nee, also im geringen Maße immer. Oder? Also langsam, da wird man dann aber auch ein bisschen verrückt. Genau. Ja, irgendwann dann so. Ja. Ach mal, dann machen wir doch mal, dann können wir mal schön was eher tendenziell was Französisches hören, oder? Was Französisches, ja. Ja, aber quasi ein Moody Blues Cover. Naja, ist jetzt auch egal. Ach Leo. Ja. Ja, aber interessiert dich denn sowas wie Mauerfall eigentlich? Ich versuche. Mauerfall interessiert mich schon, ja. Also. Aber war ja quasi vor deiner Zeit eigentlich. Ja, das war so kurz davor, kurz nachdem ich geboren bin, also es ist so passiert. Ich bin 88 geboren, November. Ja. Das ist ja nicht November 89 passiert. Ja. Genau, aber da hast du ja nicht so viel mitgekriegt. Hab ich nicht so, nee. Genau. Du bist aber auch eher ein Ostler, oder? Ich bin eher ein Ostler, ja. Ja. Bist du jetzt auch stolz darauf? Stolz darauf? Ja, wollte ich jetzt nur mal wissen. Ja, nee, also ich kann dazu jetzt nicht sagen, ob ich darauf stolz bin, weil ich weiß nicht, worauf man jetzt stolz sein soll, wenn man im Osten geboren ist oder im Westen. Also, ja, wüsste ich jetzt auch nicht so genau. Aber weil vorhin der Max war so stolz drauf, auf seinen Kalkeimer. Ein Kalkeimer? Ja, weil er aus Rüdersdorf angerufen hat. Du, das ist Lokalpatriotismus. Ach so, na gut, ja, dann ist das. Da ist man dann irgendwie tendenziell eher verkalkt. Ja, das ist hier in Berlin so ein bisschen, das verschwindet dann wieder so. Ja. Ach so, stimmt, wenn Berlin so unüberschaubar ist, oder? Ach so, ja. Und bei Mitte weiß man ja nicht mehr, ist es Osten oder Westen, nee, oder? Mitte weiß man da wirklich nicht mehr. Ja, und andererseits bei Wedding und Neukölln weiß man, oder ist es jetzt Osten oder was ist das? Ja, oder überhaupt so. Ja. Von wo rufst du denn an aus Berlin? Lichtenberg als Haus. Lichtenberg? Mhm. Ach so, da ist aber noch voll Osten, oder nicht? Ja, da hab ich voll Osten, wie man so sagen kann. Oder da traut sich der Westler ja nicht hin, weil er denkt, alle Nazis. Nazis, ach so, da haben wir ja keine so. Sind ja keine mehr, aber das Image ist immer noch da, war, oder? Also ich habe jetzt noch keinen so gehört, also wie gesagt, Lichtenberg-Karlshorst, da bin ich immer so drauf, weil Karlshorst ist halt so wie so ein kleines Dorf, sage ich mal, so total ruhig so. Berlin sind sowieso alle Dörfer, ey. Ja, also oder? Alle Stadtbezirke? Also das ist irgendwie unter sich so abgeteilt, so sage ich jetzt mal. Ja, Prenzlauer Berg ist auch ein Dorf. Jeder macht da so sein Ding so halt. Ja. Und kommt dann mal so zu Besuch rüber sozusagen fast. Ja, ja, genau, oder? Wenn er mal richtig mal verreisen will, denkt er auch, Mensch, dann fahr ich doch heute mal in einen anderen Stadtbezirk. Setz mich mal in den Bus und fahr mal in einen anderen Stadtbezirk und kick mir da mal die Einheimischen an und deren seltsame Sitten und Gebräuche. Ja. Ja, das ist aber auch schön, war, dass man von Berlin aus ja nicht weiter wegfahren muss, sondern quasi. Wenn man weiter wegfahren, kann man eigentlich hier bleiben. Kann man im Grunde alle in Berlin, alle Exotikgefühle kann man in Berlin haben. Ja, super. Leo, dann danke ich dir für deinen Anruf. Ich möchte noch meinen Lehrer grüßen, Herr Schafranski, weil der hört die Sendung auch gerne. Wen? Und Herr Schafranski, mein Klassenlehrer. Herr Schafranski, der hört die Sendung gerne? Ja, der hört die gerne und der hat mich auch einmal gehört, kurz bevor ich mein Vorstellungsgespräch hatte in der Schule. Das war auch lustig. Was ist denn der, was unterrichtet denn der? Rechnungswesen. Rechnungswesen? Ja. Schade, ich hab jetzt gerade... Schade, nee. Naja. Ja, ganz in Ordnung, ja. Ja, naja, nee, das glaube ich schon. Ich hab jetzt bloß überlegt... Wenn das jetzt irgendwas Klareres wäre, dann könnte man ja immer voll eine Musik drin dremmeln. Ja, ist einfach Französisches. Der steht so sehr auf Frankreich so. Echt? Von seiner Familie wohnt in Frankreich, ja, und deswegen wäre das eigentlich nicht schlecht. Na super! Dann ist doch jetzt der Song für ihn, oder? Ja, na hoffe ich, dass er das jetzt hört, ja. Ja! Okay. Prima! Patrizia heißt die Künstlerin. Ich danke dir für den Anruf. Okay, danke. Tschüss! J'aime le satin de la chambre un jour. Ce n'est pas si loin. Tu m'as parlé d'amour. Mes rêves de satin depuis ce jour-là. Des nuits sans fin, ne me quitte pas, oh mon amour. détenir mes rêves de satin. Tu m'embrassais, demande le chemin pour te retrouver. Da freut sich der Rechnungswesenlehrer. So, Kinder, jetzt brauche ich doch schnell mal eure Hilfe. Das ist ja halbwegs themenrelevant. Um Mitternacht würde ich gerne ein paar Karten verlosen für morgen Videoschnipsel, Volksbühne, 21 Uhr. 21 Uhr, Volksbühne, Videoschnipsel. Wie hat sich Hollywood eigentlich den Osten ausgemalt? Das wird da durchexerziert. Mit total charming, interessanten, teilweise extrem gut aussehenden und sich aber auch gut anhörenden Videoschnipseln. Um jetzt die zur Verlosung etwas qualifizierter zu gestalten, die ja Punkt Mitternacht anfängt, bräuchte ich jetzt mal quasi ein Codewort, dass man einfach, wenn man das Codewort sagt, hätte man quasi eine Karte gewonnen. Und ich dachte, vielleicht suchen wir mal so ein total spezifisches, aber möglichst schweres DDR-Wort. Wer jetzt so wem ein totales DDR-Wort einfällt, also man muss ja sagen Ex-DDR-Wort oder fünf neue Bundesländer-Wort, wem so ein Wort einfällt, der sollte doch bitte mal hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Und mal einen Vorschlag machen. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ich weiß ja nicht, ob es jetzt irgendwie total schicke Zonenwörter quasi gibt, aber wenn es die geben sollte, dann wäre das hier quasi eure Nummer gewesen. Alle anderen können ja mal versuchen, ihr im Halbautomaten schon einen Anrufbeantworter ein bisschen Arbeit zu machen und da anrufen. Die jetzt irgendwie, also Leute, die was Wichtiges zu sagen haben. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Das ist ja halbautomatischer Anrufbeantworter, da schaltet sich dann so ein Band an, könnt ihr irgendwann drauf quatschen, wird dann zusammengeschnitten und könnt ihr euch dann selber nächste Woche euch selber mal anhören, wie ihr so klingt. Das Band von vor zwei Wochen, das hören wir dann nachher gleich mal. Aber jetzt, wie gesagt, suche ich quasi ein Codewort, aber es müsste ein typisches und möglichst schwer auszusprechendes langes DDR-Wort sein. Warte, aber ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. dein Telefon. Weiß ich schon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, hallo, wer bist denn du? Hallo, hier ist Lieben. Wer? Lieben. Lieben? Lieben. Lieben? Ich. Jetzt buchstabier doch mal. Oh, L-I-E-V-E-N. Ach, was ist denn das für ein Name? So nordisch? Sieht an, wa? Ja, ist nordisch. Nordisch? Kannst du mal genauer, nordisch bei Nature, kannst du mal genauer machen? Dänisch, schwedisch, finnisch? Ich glaube, schwedisch. Norwegisch? Warum weißt du das nicht? Weiß es nicht. Du musst ja wissen, wo dein Name herkommt. Steht da eine Strophe auf deinem Namen, wo der herkommt? Made in Norwegen? Nee. Gut. Na ja, gut. Lieben! Ja, was ist los? Da hab ich da eben gesagt, ich suche jetzt ein total schwieriges DDR-Wort. Ja, als Codewort für die Videoschnipselkartenverlosung für morgen. Wie wär's denn mit Bräulerkeule? Bräulerkeule? Jo. Das hältst du für schwer? Nein, nicht wirklich. Nee, nicht wirklich. Aber ich bin auch nicht wirklich in der DDR so wirklich geboren. Also ich bin. Ach so, naja, aber man hört ja immer mal, hört ja manchmal so. Ich war da relativ jung. So Zonenworte wie antifaschistischer Schutzwall oder sowas. Oh, nee. Bräulerkeule. Aber klingt natürlich als Bräulerkeule und spricht sich nicht so leicht aus durch das komische Eul, Eul. Richtig, wa? Genau, Mensch, Lieben, ja, nicht so blöde. Also insofern dann doch wieder relativ raffiniert von dir, muss ich schon sagen. Alles klar. Ich danke dir für deinen Anruf. So, bitte, wa? Ich suche mir dann das Schönste raus. Vielleicht ist es ja Bräulerkeule. Ich hoffe. Okay, vielen Dank. So. Tschüss. Sorry. So, hallo. Moin, Kuttner. Moin, wer bist denn du? Ich bin der Nico. Nico! Genau. Oh, Nico habe ich auch mit. Echt? Ja, Nico, können wir nachher schön spielen. Das ist ja cool. Oder? Kennst du Nico? Was? Kennst du Nico? Nee, kenne ich nicht. Kennst du nicht? Nee. Ah, die, weißt du, wie die richtig hieß? Vielleicht halt, wie heißt du richtig? Ecke richtig? Ja. Das will ich aber nicht sagen. Na, sag doch mal. Na, ey, Nico hieß Christa Päffgen. Ach du Scheiße. Naja, sei froh. Ja. Soll ich dich jetzt Christa Päffgen nennen? Ja, kannst du machen. Mein Nein, sag doch mal, wie du richtig heißt. Dass nee. Man mal so Vergleich kriegt, ob jetzt du cooler bist als Nico oder Nico cooler ist als du, trotzdem ihr beide Nico heißt. Ach du Scheiße, mir einen Namen. Nee, den kann ich nicht machen. Wieso denn nicht? Also gut, okay, mein Name ist Müller. Müller? Müller. Na, den Namen habe ich ja schon mal gehört. Echt? Ja. Wo denn? Ich wollte dir mal ein Wort sagen. Ja, sag mal, dann spiel ich. Ich lass mal im Hintergrund ein bisschen Nico laufen, damit du mal eine Vorstellung kriegst. Ja. Hör mal, kick mal, hört sich schon total kompliziert an. Kling, kling, kling, kling. Und man weiß nicht, was die singt. Und soll ich dir sagen, was die singt dann? Nee, was denn? Die singt Doors. This is the end. Da, da, da, dam, da, dam. Sagt mir nicht viel. Ach, sagt dir ohne, du hast sagen dir ohne? Nee. Jim Morrison? Wie alt bist denn du, Lieben? Nee, wie heißt du? Ecke, Nico. Nico, genau. Genau. Hör mal. Beautiful friend. This is the end. This is the end. Ach, das ist doch. My only friend. The end. Ah, nicht schlecht, oder? Aha. Da läuft ja noch die Gänsehaut den Rücken runter. Ja, also mal hast du vielleicht die Titelmusik hier von Apocalypse Now? Genau, von so einem Film. Ist das da die Titelmusik? The End? Kann schon sagen. Ja, ich glaube es. Ach, kick mal eine an. Ja. Wow. Nico. Genau. Herr Müller. Genau. Ach so, du wolltest ein schönes, schweres Wort sagen. Genau, naja, schön, schwer ist es nicht. Aber was hältst du von Niki? Niki. Weißt du noch, was Niki ist? Niki ist quasi ein T-Shirt. Genau, diese kleinen Dinger. Genau, super. Jo. Jetzt haben wir Bräuler, Keule und Niki. Ich danke dir mal für deinen Anruf, ja? Jo, keine Ursache. Oh, hör mal hin, Nico. Wow. Voll krass, Alter. Can you picture what will be? Und die singt danach, ja, wisst ihr, was danach singt? Nee. Unsere Nationalhymne. Nein. Einigkeit. Wow. Da läuft sein. Nee, nicht die andere. Okay, vielen Dank. Tschüss. Alles klar, tschüss. So, hallo. Hallo, hast du noch mal einen schönen, schweren... Birne, jetzt verwickel mich hier nicht in komplizierte Gespräche. Nee, pass auf. Also, jetzt, ob du eine ordentliche DDR-Wort hast, will ich jetzt nur wissen. Da ich ja früher auch in die DDR gefahren bin als Westler. Ja. Habe ich früher... Auf dem Hauptbahnhof. Während wir als Ostler sind ja früher nicht in den Westen gefahren. Nee, wir haben euch schön in Ruhe gelassen, will ich nur mal sagen. Dafür seid ihr ja etliche Jahre später alle gekommen. Wisst ihr, die eine Hand wäscht die andere. Ja, ich bin hier gekommen. Ich bin ja immer noch da, wo ich immer war. Ja, aber ab und zu bist du auch mal gekommen. Ja, also nur mal aus Versehen. Also früher? Um mich auf dem Arbeitsamt zu melden. Ja, das musst du jetzt natürlich dann immer machen. Ja, ja, danke. Ich weiß ja nicht, ob ihr früher da auch ein Arbeitsamt hattet. Hatten wir auch. Habt ihr auch? Aber ja, die hatten nichts zu tun. Die waren arbeitslos, die auf dem Arbeitsamt. Auch lässig, oder? Ja, sehr lässig. Ja, pass auf, also früher... Ist man immer mal vorbeigegangen, wenn man mal arbeitslos im Osten kicken wollte. Ist ja, man mal ins Arbeitsamt gegangen. Ja, klar. Wir sind ja auch als Westler auf dem Berg gegangen und wollten kicken, ob ihr da drüben arbeitet. Aber ich habe ja da auch niemanden gesehen. Also, pass auf. Früher, ja, wo ich also in die DDR gefahren bin. Ja, sag doch mal schnell. Da ich auf dem Hauptbahnhof. Ja. Friedrichstraße. Das war nicht der Hauptbahnhof, aber gut. Ja, Friedrichstraße. Für euch war es der Hauptbahnhof. Nee. Oder nee, der Ostbahnhof war der Hauptbahnhof. Ja, der Ostbahnhof war das. Ja. Genau, pass auf, der Ostbahnhof. Ja. Und da hieß es dann immer aus dem Lautsprecher, wenn da irgendwelche Züge da von irgendwo her kamen. Ja. Aus der Sowjetunion oder was weiß ich. Aus der Sowjetunion, die kamen auch. Aus der UdSSR oder was weiß ich. Ihr habt ja dann nur drei Länder gehabt oder so, wo ihr da immer hinfahren durftet. Ja, pass auf, und da habe ich dann immer gehört, Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Ja. Das ist das Codewort für deinen Videoschnipsel. Meinst du? Ja, hallo, Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Oder Niki oder Bräulerkeule. Nee, das zählt alles nicht mehr. Naja, gut. Ich meine, wenn wir schon auf den 9. November... Ich werde mal noch sammeln. Ja, gut, sammel mal und ich gucke ja sowieso noch mal an, weil ich muss hier noch was verklickern. Ah ja, super. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, also Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Der Haupt so der Demokratischen Republik. So, so müsste normalerweise unsere Republik auch heißen. Deutsche Demokratische Republik. Und was das wäre eigentlich nicht schlecht, oder? Ja, logisch, wäre voll gut. Und was wir haben, das ist eine Deutsche Undemokratische Republik. Bundes. Ja, Deutsche Undemokratische Bundesrepublik. Okay. Was haben wir jetzt hier? Okay, vielen Dank für deinen Anruf, Birne. Du rufst ja nachher sowieso nochmal an. Hallo, wer bist denn du? Ich bin der Roman. Und Roman. Oberkrasse Wort für dich. Na los. Jahresendflügelpuppe. Ach Mensch, das ist doch was ausgedachtet. Nein, das gab es wirklich im Osten. Da war der Weihnachtsengel. Ja, der Weihnachtsengel. Angeblich hieß der Weihnachtsengel immer so. Ist mir nicht passiert. Oder man kann auch sagen, Schokoladenhohlkörper mit Weihnachtsmotiv. Das waren die Weihnachtsmänner im Osten. Ja, hast du das selber so erlebt oder hast du das nur gehört? Nee, das habe ich selber erlebt. So. Glaube ich dir nicht. Doch, ich bin 34 Jahre und ich bin in Potsdam geboren worden. Echt? Ja, aber sowas von in Potsdam. Schokoladenhohlkörper mit Weihnachtsmotiv. Naja gut, ich danke dir erstmal, ja? Bitte, bitte, ciao. Okay, tschüss. So, dann müssen wir wahrscheinlich nach den Nachrichten nochmal weitermachen. Hier schnell nochmal Fanny van Dunn von seiner neuen CD, aber durchaus themenrelevant. Die Luft ist dick und die Musik ist laut, die Girlanden liegen im Dreck. Der Bräutigam hat die Stimmung versaut, die Braut ist schon lange weg. Die Kellner räumen die Tische leer, die Wirtin schaut auf die Uhr. Sie hat eine helle Bluse an, auf der steht Grand Prix d'Amour. Die Schwiegermütter sind noch fit, sie trinken noch Martell. Die eine hat ein Röckchen an, aus Antilopenfell. Und du siehst so fantastisch aus in deinem gelben Kostüm und du duftest nach der ganzen Welt mit deinem DDR-Parfüm. Die harten Jungs sind müde, sie können nicht mehr stehen und die gefährlichen Mädchen wollen nach Hause gehen. Und draußen steht die Polizei, sie will nur gratulieren. Der Bräutigam tanzt Soul und Blues im Klo auf allen Vieren. Und du siehst so fantastisch aus in deinem gelben Kostüm. Und du duftest nach der ganzen Welt mit deinem DDR-Parfüm. Und du siehst so fantastisch aus in deinem gelben Kostüm und du duftest nach der ganzen Welt mit deinem DDR-Parfüm. Morgen Nachmittag senden die Radiofritzen zwischen Trekkingruck und Thermoschlafsäcken und multifunktionalen Campingkoch Klappfaltbestecken im Globetrotter Megastore. Fritz präsentiert die Radiofritzen to go. Denn die Radiofritzen am Nachmittag senden diese Woche wieder jeden Nachmittag von woanders. Und morgen Nachmittag senden sie von 16 bis 19 Uhr live aus dem Globetrotter Megastore. Schlossstraße, Berlin-Steglitz. Die Radio Fritzen to go. Und wer dabei sein will, kommt vorbei und ist dabei. Und im Radio. Fritz vom RBB. 23.35 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Mario Bartsch. Nach den Jugendkrawallen in Frankreich haben die Behörden von Orléans und Amiens nächtliche Ausgangssperren für Jugendliche verhängt. Minderjährige dürfen sich ohne Beteiligung von Erwachsenen nachts nicht auf der Straße aufhalten. Die Gemeinden wurden dazu von der Regierung in Paris durch den Rückgriff auf ein Notstandsgesetz von 1955 ermächtigt. Parallel zum härteren Durchgreifen verkündete die Regierung ein umfassendes Programm, um die Ausgrenzung von Einwandererkindern in den Vorstädten zu bekämpfen. Die Linkspartei verzichtet darauf, den ihr zustehenden Posten eines Parlamentsvizepräsidenten zu besetzen. Ihr Parteichef Bisky war heute im Bundestag zum vierten Mal gescheitert. Fraktionschef Gysi sagte, man habe beschlossen, weder einen weiteren Wahlgang zu beantragen, noch einen anderen Politiker zu nominieren. Ein 19-jähriger Rollstuhlfahrer aus Potsdam ist an der S-Bahn-Haltestelle Griebnitzsee tödlich verunglückt. Nach Polizeiangaben stürzte der Jugendliche ohne Fremdverschulden vom Bahnsteig auf die Gleise. Dort wurde er von einem hereinfahrenden Zug erwischt. Die S-Bahn-Verbindung in Griebnitzsee war stundenlang unterbrochen. Zum Sport Basketball. Alba Berlin haben beim Julep Cup eine Niederlage einstecken müssen. Die Albatrosse unterlagen zu Hause gegen den griechischen Meister Aris Saloniki mit 86-89. Wetter. In der Nacht ist es nur gering bewölkt und trocken. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 1 Grad. Teilweise ist Bodenfrost möglich. Morgen ist es überwiegend sonnig bei Höchstwerten von 11 bis 14 Grad. Verkehr. A100 Stadtring Berlin-Wilmersdorf Richtung Neukölln. Die Ausfahrt Britzerdamm ist gesperrt. Und A10 Spreeau Richtung Havelland zwischen Hohenschönhausen und Schwanebeck gibt es Verkehrsbehinderungen durch ein defektes Fahrzeug. Sonst überall eine gute Fahrt. Und wenn im Radio 101,5, dann Fritz in Eisenhüttenstadt. Blue Moon. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Und hier ist erstmal schnell eine Coverversion eines meiner absoluten Lieblingssongs, Paranoid von Black Sabbath. Hier eine Variante von Slim Jim and the Mad Cows. This here is a song written by some fellers down in Birmingham. Geezer Butler wrote this song, I think. About some kids running around saying, man, I'm paranoid. About to go something like this, anyway. I've been it with my woman, cause she couldn't help me with my mind. People think I'm insane, because I am frowning all the time. All day long I think of things, but nothing seems to satisfy. I think I'll lose my mind if I don't find something to pacify. Pacify, boy. Can you help me? Thought you were my friend. Can you help me? I thought you were mine. I need someone to show me the things in life that I can't find. I can't see the things that make true happiness. I must be blind. I will sigh and you will laugh and I will cry. Happiness I cannot feel and love to me is so unreal. And so as you hear these words telling me now, I tell you to enjoy life. I wish I could, but it's too late. Okay. Ach, schick, oder? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Genau. Ich bin ja immer noch auf suche immer noch ein Codewort für die Videoschnipselkartenverlosung nachher. Jetzt haben wir Bräulerkeule, Niki. Was war das Hauptstadt der DDR? War der Vorschlag von Birne? Ist natürlich schon relativ spezifisch und diese Schokoladenhohlkörper mit Weihnachtsmotiv. Wer jetzt noch einen reellen Vorschlag hat, hier anrufen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. Wer es einfach nur irgendwie grundsätzlich besser weiß und irgendwelche Besserwissereien loswerden will, der kann sich ja den halbautomatischen Anrufbeantworter melden. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Genau, hallo, wer bist denn du? Hallo, ich bin Nils. Nils. Ich habe den Vorschlag. Den Vorschlag? Genau, richtig, denn du bist ja der Kapitän. Und jetzt kommt es. Der Erntekapitän. Erntekapitän. Erntekapitän ist schön. Das fiel mir einfach ein. Ich habe auch, glaube ich, eine kleine Top 5 zusammengestellt, wenn du kurz die Sekunde hast. Ja, gerne. Genau. Da wir ja hier alle Musikalitäten-Fans sind, Lipsi. Lipsi ist auch schön. Genau, dann Poetenseminar. Ach super, Poetenseminar finde ich aber auch klasse. Schön wäre auch Kreisfriedensrat. Sag mal, wo hast denn die jetzt alle her? Du, bist du Ostler? Ja, natürlich, sicher. Zur Waffe, Kamerad. Mein Opa war auch Held der Arbeit in der LPG, von daher, ne? Kreisfriedensrat. Weltfestspiele finde ich auch nicht schlecht. Ja. Und ziemlich geile Arbeiterveteran. Wobei, also am besten hat mir jetzt noch Kreisfriedensrat gefallen. Ja. Also ist jetzt my favorite ist Kreisfrieden. Was hast du neu gesagt? Erntekapitän? Was genau, war? Erntekapitän. Danach? Lipsi? Weltfestspieler, gärtnerische Produktionsgenossenschaft. Ja. Ach, Kreisfriedensrat ist bis jetzt, finde ich, also bis jetzt würde ich sagen Kreisfriedensrat. Ah ja. Toll, Nils, wie alt bist denn du? Ich bin 21 Jahre alt. Ach so, da bist du ja jetzt selber ja nicht mehr so unmittelbar mit dem Begriff Kreisfriedensrat konfrontiert gewesen. Du weißt nicht, was ich früher gemacht habe. Wieso, warst du kreisfriedensratlos? Keine Ahnung, nee, ach Gott, nee. Sag mal, 21, ja, da kannst du doch irgendwie, da warst du 5 Jahre im Osten, da wirst du jetzt nicht allzu viele Verbrechen begangen haben können. Ich glaube, du hast es herausgefunden. Aber zumindest, es waren einfach tolle Worte, ne? Ja, ach, na, dafür danke ich dir aber sehr. Gerne, gerne. Mensch, ich überlese, ob ich mich mit einer ganz fiesen, schönen Musik schnell bei dir bedanken soll. Wärst du da? Warte mal, ich muss jetzt bloß kicken. Ob hast ich du was von der Kamina Band von Rotfront? Nee. Schade. Hat Kamina eine Band? Also Quatsch, also sein Co. Danko-DJ. Ach so, der hat echt eine Band? Ja. Ja, und das ist gut? Das ist nette Musik, nette russische Musik. Das ist nette russische Musik. Schön für Soul. Ach, du würdest jetzt russische Musik hören wollen? Warum? Ich hab jetzt aber tendenziell eher komplett unrussische Musik. Dann mach. Warte mal, jetzt muss ich mal erstmal, ich muss die bloß mal finden, weil das ist echt so ein total bizarrer Song. Ah, ja, gut, nur eine Frage. Vielleicht kannst du mir helfen. Das ist ein wunderschönes Lied. Ich habe nie herausgefunden, was es ist. Da singt ein Kind, das es von der Mutti Geld haben möchte und die Mutti zählt auf, was es doch. Johanna von Kotschian. Johanna von Kotschian. Keinen Pfennig heißt der Song. Merci, das ist ja mehr als ich erhoffte heute hier. Echt? Danke. Ach so, kurz noch, vielleicht eine ganz kurze Anekdote. Ich war gestern in der Volksbühne bei Coco Rosie. Ja? Sehr, sehr schön. Ja, wollte ich eigentlich auch hingehen, hab's aber nicht geschafft, weil ich meinen Videoschnipsel vorhin habe. Jetzt die Geschichte. Ja? Da lagen Schreier der Taz aus. Taz muss sagen, diese geile kleine Postkarte. Ja? Und ich bin zu der jungen Dame von den beiden, zu Bianca gegangen, hab gesagt, irgendwie auf mit schlechtem Englisch, machen wir was draus. Und hat sie das Taz durchgestrichen, Coco Rosie drüber geschrieben und auch ihre schönen Schnurrbärtchen drauf gemalt. Sehr, sehr geil. Okay. Okay, also das genug der Worte und einen schönen Abend noch. Genau, und du kriegst jetzt eine schöne Musik hinterhergefeuert für Kreis Friedensrat. Tschüss, ja, Nils. Tschüss. Ja, ich weiß, klingt erstmal uncool, aber hört auf den Text, Kinder, der ist echt so super. Ach, das ist so ein spitzen Song, mit einem so spitzen Text. Den muss man sich merken, auswendig lernen, hat man immer was Kluges zu sagen, wenn das Gespräch mal nicht weiterhält. Hört genau hin! Ah, hört hin! Ich reiß dir eine Wimper auf und stech dich damit hoch. Dann nehm ich einen Lippenstift. Wenn du dann noch böse bist, weiß ich nur einen Rat. Ich bestelle mir ein Spiegelei und bespritz dich mit Spinat. Du, dann bestell ich mir ein Spiegelei und bespritz dich mit Spinat. So eine Songs werden ja heute nicht mehr geschrieben. Gut, das lernen wir jetzt alle zur nächsten Woche. Ich reiß meine Wimper aus und stech dich damit tot. Dann nehme ich einen Lippenstift und mach dich damit rot. Und wenn du da noch böse bist, weiß ich nur einen Rat. Ich bestelle mir ein Spiegelei und bespritz dich mit Spinat. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam. Ach, ist jetzt auch Quatsch, die Leitungen sind ja voll. Wir suchen hier immer noch schöne DDR-Worte, die als Codewort für die Verlosung, die ja in 12 Minuten, 11,5 Minuten anfängt, für morgen Videoschnipsel, die DDR, eine Erfindung Hollywoods, ist die Überschrift, ist das Thema des morgigen Abends. Hallo? Hallo, ist Bernd. Hallo, Bernd. So. Ich wollte mal ein schönes Wort. Der Spitzenreiter ist bis jetzt immer noch Kreisfriedensrat. Da kommt man, glaube ich, kaum drüber. Naja, weiß ich nicht. Ich habe eine Person, wo alle Respekt vor hatten, also ich jedenfalls. Ja? Der Abschnittsbevollmächtigte. Abschnittsbevollmächtigte, das klingt natürlich irgendwie unentzut. Abschnittsbevollmächtigter oder auch, wie abgekürzt wurde, ABV. Ja, Abschnittsbevollmächtigte. Und vor dem hattest du Respekt? Da hatte ich immer Respekt, ja. Echt? Wie alt bist du denn? Ich bin, werde jetzt demnächst 33. 33 minus 16, dann warst du bis 17, hattest du Angst vor Abschnittsbevollmächtigten? Ja, immer, ja. Und ja, aber der Kreisfriedensrat hat ja irgendwie keine Sorgen gemacht. Kenne ich überhaupt nicht, nie gehört. Siehst du? Gut. Bernd, ich danke dir für den Anruf. Alles klar. Okay, tschüss. So, hallo. Ja, hallo Kuttner, ich bin Axel. Axel, wir suchen jetzt hier noch schöne Ostworte, ja. DDR-Worte, schöne, präzise, unverständliche DDR-Worte. Ich hab gedacht, erst an Perlong. Perlong? Ja, aber das... Nee, das war doch wahrscheinlich Dederon, was du meinst. Ja, genau, aber ich meinte erst Perlong, aber jetzt ist mir eingefallen, dass es Malimo gab. Malimo? Und das steht doch ja nicht mehr im Duden. Ja. Aber im alten Duden steht's noch. Kick mal, aber weißt du, was Malimo bedeutet? Also hier steht Fadenlage, Nähwirkmaschine. Ja. Und oder zweitens auf dieser Maschine hergestellte Textilerzeugnisse. Kurzwort nach dem Erfinder Mauersberger aus Limbach, Oberfrohna. Genau. Malimo. Genau. Super. Malimo ist auch nicht schlecht. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, Friedensratschlag habe ich auch noch nicht gehört. Aber nee, Kreisfriedensrat. Ja, habe ich auch noch nicht gehört. Ah, ein Spitzenwort, oder? Ja, man sollte das vielleicht auch nicht... Aber Malimo finde ich auch wichtig. Malimo und Kreisfriedensrat. Gut, Kuttner. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Gut, tschüss. Sag mal, jetzt rufen wir quasi wieder nur Jungs an, oder? Hallo? Hallo? Ach so, hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Ja, hallo? Du bist doch ja kein Junge. Nein, ich bin doch kein Junge. Hier dürfen doch nur Jungs anrufen in der Sendung. Das ist doch eine Macho-Jungs, Pizza fressen, Cola saufen, vorm Computer hocken und über Netz blöde Ego-Shooter-Spiele spielen, Sendung. Das ist nicht meine Schuld, das ist, wenn denn überhaupt die Schuld von deinem... Von meinem was? Ja. Von meiner irren Ausstrahlung, dass du anrufst, oder? Kann man schon so sagen, oder? Du bist quasi wie bewusstlos, wie eine Marionette an ihren Fäden. Musstest du jetzt anrufen, weil du dachtest, Mann, der Typ, der hat ja ein derartiges Charisma. Boah, hast du dir gesagt. Boah, hat der ein Charisma. Da muss ich doch unbedingt mal anrufen, wirst du dir gesagt haben, nehme ich mal an. Nein, ich habe dir gesagt. Wie heißt du denn? Kathleen. Kathleen? Ja. Ja. Ja, ist doch okay. Kathleen! Ist jetzt nicht schlimm, oder? Nee, ist nicht direkt. Was hast du dir denn gesagt, Kathleen? Ich nehme mal an, du hast dir gesagt, Mann, der Typ hat aber ein irres Charisma. Nein, nein. Da werde ich doch jetzt mal anrufen. Ich habe mir gedacht. Ja? Dass der Typ ein irres Charisma hat, hast du dir gedacht, oder, Kathleen? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Wie alt bist du eigentlich? Viel zu alt für dich. Na, sag doch mal. 27. Na, da steht man auf charismatische Typen. Du musst dich jetzt nicht entschuldigen. Ich habe eigentlich angerufen, ja? Weil ich dachte, jedes Kind, was irgendwie im Osten groß geworden ist... Ja, wie groß bist du? Groß genug. Na, sag doch mal, wie groß. 1,72. Oh ja, da bist du ja doch recht groß geworden im Osten. Ja. Trotz der Nahrungsmittelengpässe und das ist quasi als Beilage immer nur Rot- und Weißkohl gehabt, ja, oder? Und... Krieg mal einer an. Hast du aber Glück gehabt, dass wir in die Höhe gegangen sind, in die Breite. Ja. Also. Ja. Jedes Kind. Ja. Was ich irgendwie. Wie ist es eigentlich, wenn man mit so einem irren Charismatiker telefoniert mal? Ja, das ist total aufregend. Ist super, oder? Man kommt absolut ins Stottern, wa? Ja. Ja. Ja, und man ist auch hin und wieder geneigt, den Perlen mit Lachen rausquellen zu lassen. Naja. Ja, ja, doch, ja. Das war jetzt aber eher ein Raucherlachen. Sag mal, rauchst du? Du musst mal Nein, ich rauche. Ich habe noch nie in meinem Leben geraucht. Echt? Das war, ja. Doch, aber, das war aber eben so ein Raucherlachen. Nee. Bist du sicher? Machst du keinen Sport? Ich bin mir ziemlich sicher. Machst du keinen Sport? Hast du andere Laster? Also ich kletter ab und an, aber... Was kletterst du? So ja. Deine, die vier Stockwerke hoch in deine Wohnung oder was? Ja, das auch, aber trotzdem auch klettern als Sport. Ach echt? Ja. Also Affin-Kletterwänden, wo die so kleine Knöpfe an die Wand geschlagen haben und da muss man da hochwackeln? Genau. Mein lieber Scholli, was das alles für verrückte Sportarten gibt, oder? Naja. Ja, hast du eigentlich also so Piercing so, und Tattoo? So verrückt finde ich das jetzt. Hast du eigentlich auch Piercings und Tattoos? Nee, das... Echt? Diese Phase habe ich ausgelassen. Und hast du auch Schminke, also Hassen mit Doppel-S oder SZ, Schminke und Lidschatten? Nee, habe ich auch ausgelassen. Siehst du, also hast du. Ja, mit SZ. Ja. Hassen, Doppel-S, hast du. Ja, gut, okay. Ja. Kathleen. Aber ja. Du wolltest was sagen, oder? Ja. Aber du bist jetzt, glaube ich, also einfach Charisma geschädigt. Ja, ich wollte dir nur sagen, dass jedes Kind, was irgendwie so in meinem Alter ist... Na, du bist aber kein Kind mehr. Jetzt wollen Sie mal vormachen, Kathleen, du bist 27. Jetzt. Du kannst jetzt nicht sagen, jedes Kind, was in meinem Alter ist. Kannst du einfach mal 5 Minuten deine Klappe halten? Nee, das ist ja mein Problem. Ja, das glaube ich auch. Ja, darum haben Sie die Sendung ja auch Sprechfunk genannt. Also, jedes Kind, was irgendwie zu deinen Videoschnipseln kommen soll, ja. Sollte... Soll ja nicht, da sollen keine Kinder kommen. Ja, da sollen natürlich keine Kinder kommen, aber genau. Deswegen sollten sie auch alle Dr. Primitschatjelnosti buchstabieren. Dr. Primitschatjelnosti! Das haben wir aber, Kathleen, dazu hast du aber jetzt endlos gebraucht. Ja, du hast mir nicht zu Wort kommen lassen. Ach, echt? Ich glaube, jedes Kind, also jeder, der irgendwie Russischunterricht hatte, ja. Weiß, dass Dr. Primitschatjelnosti mit 2 Weicherzeichen geschrieben wird. Ja. Ja, ja. Ja. Das irgendwie das perfekte Wort wäre. Für so eine Verlosung. Ja, ich glaube schon. Kathleen, also, da danke ich dir jetzt aber irre sehr für deinen Anruf. Das glaube ich dir jetzt nicht so ganz. Doch! Was machst du eigentlich beruflich? Ich studiere. Was denn? Mit 27 noch? Medizin oder Jura? Aber wenn du jetzt so eine Geisteswissenschaft studierst, dann bin ich enttäuscht. Allgemein im Vergleich der Literaturwissenschaft, Soziologie, Grafikdesign. BWL. Stadt- und Regionalplanung. Ach so, echt? Da wird man 27 über das Studium? Ja. Als Frau, trotzdem man nicht mal zum Bund musste? Ja, also wenn man irgendwie noch im Ausland studiert hat und irgendwie zwischendurch im Entwicklungsdienst tätig war, ach so. Dann kommt das irgendwie hin. Naja gut, wie lange brauchst du noch? Hast du die Hoffnung, dass du mit 45 mal fertig bist? Also, ich schreibe gerade mein Diplom. Oh, na da freue ich mich doch aber. Ja, ja. Das ist schön. Ich glaube, meine Eltern freuen sich mehr. Glaube ich nicht. Du weißt ja nicht, wie ich mich freuen kann. Ich kann mich echt wie Bolle freuen. Ich hätte einen Zeig doch mal. Boah, Mann, ey, echt? Du schreibst gerade dein Diplom, das ist doch super. Kathleen! Trotzdem im Jahr Ausland studiert hast und im Entwicklungsdienst tätig warst. Und jetzt 27 bist du echt? Und da schreibst du jetzt schon dein Diplom? Ja. Toll. Da liegst du mir nicht mehr auf der Tasche? Super. Okay, also ich... Deine Eltern freuen sich nicht halb so, wenn du ehrlich bist, oder? Ja, ich bin ehrlich. Und? Meine Eltern freuen sich nicht halb so doll. Genau, sag ich doch. Ja, weil sie müssen immer noch bezahlen. Sag mal, Kathleen, wir verstehen uns aber total gut, oder? Ja. Wir sind quasi Bruder und Schwester im Geiste. Fast, ja. Ja. Ja, siehst du mal, wenn ich dir mal nicht ins Wort falle, dann wird's auch gleich problematisch. Dann kommt gleich wieder dein Raucherlachen hoch. Ich rauche doch nicht, Herrgott. Naja, weiß ich, wo du das her hast. Vielleicht war es irgendwo billig. Stand irgendwo Raucherlachen zum Schnäppchenpreis. Hast du gedacht, nehme ich mit. Genau, habe ich mir gedacht. Genau. Aber du wolltest gerade etwas nicht sagen, wa? Ich wollte mir gerne einen Musikwunsch wünschen, ja. Sozusagen. Ach so. Ja, naja, versuch mal. Also eigentlich wollte ich es dir überlassen. Ach so, dir eine Musik zu wünschen. Ja, also ich wollte jetzt quasi irgendwie die geschickte Überleitung machen zu... Dass du dann sagst, ja, und dann spiele ich hier mal irgendwie die Musik. Ja. Und ich klicke mich dann langsam aus. Ach so, dann soll ich dir jetzt mal eine fiese Musik spielen. Eine schöne. Ja. Ja, aber eine komplizierte. Das ist, also, die ist jetzt also nicht ganz... eigentlich hätte ich ja, also nach Dr. Primitschatjelnosti, hätte ich ja eigentlich gerne eine russische Musik. Ach so, jetzt weiß ich nicht. Aber damit bist du jetzt vermutlich überfordert. Nee, bin ich überhaupt gar nicht. Ja, sag mal, versuche mich mal zu überfordern. Da musst du aber Mühe geben. Ja, dann bitte eine russische Musik. Ja, dann kriegst du jetzt aber hier voll eine russische. Wobei, Mensch, eher niedlich oder eher Punk? Eher Punk. Ehrlich? Ja. Ja. Ist mir nicht zugeordnet. Ja, was? Doch, natürlich, klar. Ey, du klingst doch wie 1A Punk. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. So, jetzt kommt hier der Russenpunk. Aber deutscher Russenpunk praktisch. Ist auch nicht schlecht, oder? Ja, super. Unser Lied, die Ländergrenzen überfliegt. Freundschaft siegt, Freundschaft siegt. Das ist es praktisch. Ah, nee, das ist es nicht. Aber so was Ähnliches ist es. So. Und dann würde ich mal sagen, jetzt quasi in 10 Sekunden fängt die Verlosung an. Wer, hörst du zu? Ja, wer, ja, morgen, 21 Uhr, Volksbühne, Videoschnipsel. Wer eine Karte gewinnen will, muss die Telefonnummer hier, ich schmeiß jetzt nochmal alle raus, alle Warte, anderen raus, ich rufe die Telefonnummer an. Telefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt dein Telefon. Als Kennwort sagen. Gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. Als Kennwort sagen, Dosto Prime Chargelnasti. Kathleen, vielen Dank für deinen Anruf. Okay, bis dann. Okay, tschüss. Das ist jetzt ja die Russenmusik. Und zwar Feeling B eigentlich. So, ich schmeiß jetzt nochmal alle raus und dann geht der Kollege Mario Bartsch ran und nimmt euch. Aber ihr müsst das zum Glück mit schaffen, was sie sagen. если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотят там и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда, да. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И не важно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя не подкрепиться. Да! Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-па-пу-пурум-пу, трам-пам-па. Пум-пурум-па-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. So, die Karten sind jetzt eher weg. Denn er hat sein Kind ein bisschen Mann, Mann, Mann. Kinder, das ist auch ein Song, der, glaube ich, an einer spezifischen Beklopptheit irgendwie, an einer durchaus witzigen spezifischen Beklopptheit nicht zu übertreffen ist, wa? Der Nähe hat sein Kind immer so, oh, warum tat er uns nicht küssen? Oh, oh. Ja, das sind so Fragen, die eben entstehen, wenn man hier so eine Sendung macht. So, dann machen wir jetzt, ach, ich würde sagen, wir sammeln noch schicke DDR-Worte, oder? Jetzt so viele Zeit ist ja sowieso nicht mehr. Man kann jetzt sich unter Umständen noch an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden, dessen Band wir uns ja auch gleich anhören müssen. Dann 0331 für Potsdam, 731-3932. Die Karten sind jetzt weg. Wir haben schon ein paar schöne Worte zusammengetragen. Meine absoluten Lieblingsworte sind jetzt Kreisfriedensrat und natürlich das der Primitschatunosti, aber auch, finde ich, Niki, Malimo, Bräulerkeule sind eine Erwähnung wert, bis hin zum Schokoladenhohlkörper mit Weihnachtsmotiv und dem Niki. So, dann machen wir hier mal weiter. Hallo, hallo, wer bist denn du? Hallo, Kuttner. Mensch, wer bist denn du? Hier ist Marcel. Marcel, der Marcel, der Marcel. Na? So, hast du jetzt auch noch ein schönes Wort? Was haben wir denn für ein Wort? Ja, wir sind jetzt zu dritt, wir überlegen gerade. Naja, aber ich hätte es ja nicht vorher überlegen können und dann anrufen, wäre doch ohne ganz unpraktische Wesen, oder? Da war nicht vorhin dieses Thema Mauerfall und so? Ja, ja, auch. Ja, aber von daher habe ich jetzt angefangen, schöne DDR-Worte zu sammeln. Bei uns stehen die Mauern noch. Bei euch steht die Mauer noch? Ja. Ja, so scheiße, oder? Hier ist alles scheiße. Ist alles scheiße. Von wo aus ruft er denn an? Wir sind im Gefängnis. Ach, echt? Ja. Ihr seid echt voll im Knast. Dürft ihr denn da anrufen? Nee, ja nicht, oder? Wenn ihr jetzt der Gefängnisdirektor hört. Ja, pst, das dürfen wir nicht laut sagen, Mensch. Ach so, na, ihr habt da gesagt, dass er aus dem Gefängnis anruft. Was habt ihr denn schon wieder gemacht für Scheiße? Was haben wir gemacht? Ah, so das Übliche. Mit dem Sattelschlepper versucht, einen Geldautomaten rauszuziehen. Ja? Und dann war aber leider der Anlasser vom Sattelschlepper kaputt. Und dann haben wir da vor der Sparkasse gestanden und immer rum, bis die Bullen kamen. Nee? 7,5 Jahre wirklich jetzt, ja. Siebeneinhalb Jahre? Echt? Ich höre dich jetzt 7,5 Jahre und ich habe das erste Mal geschafft, jetzt mit dir zu reden. Und du hörst mich seit 7,5 Jahren im Knast? Ja. Da wirst du ja nicht gerade nur Quatsch gemacht haben, oder? 98 ungefähr. Wie lange hast du noch? Noch 20 Monate. Und dann kommst du raus? Dann komm ich raus. Dann gehen Sie mal wieder ein freier Mann. Ich frag mal lieber nicht, was du gemacht hast, war, oder? Nee, das ist hier überhaupt nicht Thema jetzt. Ja, nee, das will ich jetzt lieber ja nicht wissen. Ach, sag mal, Mensch, aber 7,5 Jahre? Aber es ist kein Pfiffi-Delikt. Also, ja, den Eindruck habe ich auch, oder? Ja. Was sagen, 20 Monate sind aber knapp 2 Jahre, also dann hast du 10 Jahre abgesessen? Nee, 9,1. 9,1. Du hast ja fast lebenslänglich gekriegt, oder? Ach, sag ich lebenslänglich. Nee, aber nach 15 sind doch lebenslänglich, oder nicht? 15 sind lebenslänglich. Mit anschließend ja. V ist dann. Ja, aber 9,1 hast du gekriegt oder wirst du nach 9,1 entlassen? Na, nach 9,1 werde ich entlassen. Ja, aber ihr kriegt das ein bisschen mehr. Nee, 9,1 ist. Aber bei guter Führung kommt man doch früher raus. Das heißt, du hast dich nicht gut geführt. Nee, das kann man nicht sagen. Ah, nee. Oh, dann hast du im Knast. Oh, nochmal. Hast du vorher schon Scheiße gemacht und im Knast nochmal Scheiße? Ja, genau. Na, wie soll das werden, wenn du wieder draußen bist? Vielleicht sollen die dich doch lieber da behalten. Soll ich mal anrufen? Nee, bitte nicht. Na, aber vielleicht ist doch besser. Nee, ich bin schon therapiert hier. Meinst du? Ich bin resozialisiert. Wer sagt denn bitte? Sagst du? Ja, aber dir glaube ich nicht. Wie glaubst du nicht? Dass du resozialisiert bist. Jetzt war gerade jemand an der Tür hier. Ups, Alter. Ach echt? Ja, das ist aufpassen hier. Soll ich mal ein bisschen leise sein? Ja, nein. Dann hat jemand im Meister drin steht. So. Ach, seid ihr da zu dritt auf der Bude? Ja, jetzt sind wir zu viert. Jetzt ist schon einer dazugekommen. Ist ja echt, das ist ja wie Jugendherberge, wa? Ja, das ist voll geil hier. Ja, glaube ich dir. Ist spitze, wa? Wenn das Wetter noch schön ist und man oben auf dem Dachknast, Knastdach liegen kann und sich braun... Ja, macht... das gibt's nur im anderen Haus. Ach so. Ja. Ihr seht jetzt echt so total so kalkweiß aus? Weil ihr nie an die Sonne dürft, ja? Ach, na sag mal, wir dürfen den ganzen Tag an der Sonne. Ihr dürft den ganzen Tag an der Sonne? Und habt ihr auch so voll... Die Knackis, die haben doch dann immer so voll Muckis, wa? Weil die den ganzen Tag immer nur Liegestütze machen, oder? Ja. Du auch? Ja. Wie viele Liegestütze machst du, schaffst du? 80 bestimmt. Echt? Na aber, du nicht? Nee. Oh, dann sollen die dich mal noch... Also dann würde ich mal vorschlagen, dann sollen die dich mal noch drinnen behalten, bis du nicht mehr als 20 schaffst. Oder? Bist du nicht mehr als wie viel schaffst? Bis du nicht mehr als 20 schaffst, so lange sollen sie dich mal noch drinnen lassen. Nicht? Na, sag doch mal, ich möchte, na, wenn du 80 und ich schaffe höchstens, sagen wir mal, 30, vielleicht 40, dann sieht das schlecht aus für mich. Nee, na, aber hast du jetzt Angst? Ja! Warum? Naja, weil du 80 Liegestütz kannst. Naja. Naja, ist doch scheiße. Wieso ist denn das scheiße? Na, weil ich das nicht kann, weil ich das nicht kann. Ach so. Ja, ach so, ja, genau, das ist ein Problem. Warum jetzt? Mann. Ey, ich frage mal, ob er das von Freiheit. Ach so, ja, hast du das Lied da von Freiheit hier, Marius Müller-Westernhagen? Nee, das ist jetzt euer Song, wa? Ja, das wäre super, wenn du den mal suchst. Freiheit. Nee, hab ich nicht hier. Nee, habe ich nicht hier. Ah, ja, mal kicken jetzt. Nächste Mal also. Ja, ich muss mal kicken, ob ich jetzt mal hier einen schönen Knacki-Song finde, wa? Und Tipp. Fanny van Dalle ist auch immer sehr hörenswert. Ja, Fanny, ja, Fanny, Fanny, Fanny habe ich, Fanny habe ich. So, Kult. Schieb den Wal zurück ins Meer, das ist doch was für ihn, der 80 Liegestütze kann. Oder? Ach, nee, ich hab hier, ey, ich hab echt einen Song, yes. Ketten werden knapper. Das klingt doch auch gut, oder? Wie, Ketten werden knapper? Ketten werden knapper. Ja, weiter werden. Was sagst du? Die sind mir zu eng. Ne? Ach so, ach stimmt. Ach, siehst du, hab ich jetzt völlig falsch interpretiert. Ja. Oh, oh, oh. Ach Mensch, jetzt... Ich... Ah, jetzt würde ich aber gerne mal... Wisst ihr eigentlich, wie viele Hörer du im Gefängnis hast? Nee, hab ich ja, da... Ja, echt? Ja, erst recht im plötzlichen See. Gerade im, gerade im, ja? Ja, ja. Ich bin ja, quasi... Die haben alle keinen Fernseher da. Ja. So, ah. Radio. Was, oder wir können, Tonstellen, Scherben könnte man auch spielen, wa? Wir müssen hier raus, oder? Ja. Kennt er wieder nicht, oder? Mann. Doch, Tonstellen, Scherben hast du schon öfters gespielt. Ja, genau, wir müssen ja, jetzt, ich kick mal gleich mal noch bei dem Text nach, soll ich mal nachkicken, aber der ist wieder so klein gedruckt. Ist mir zu klein gedruckt. Aber wir müssen hier raus, ist doch ein Song, oder? Den kann man doch mitsingen. Die letzte Schlacht gewinnen wir Menschenjäger. Genau, ja. Wir wollen auch, dass die Mauer fällt. Ja, na, da, ja, da müsst ihr euch bloß, rausgucken und so. Ey, da müsst ihr euch bloß zum Mittag alle zusammentun und sagen, wir sind das Volk und die Mauer muss weg. Genau so muss man das machen. Genauso haben die Ostler in Ruhe gemacht. Schön. Ganz plötzlich See singt, wir sind das Volk, die Mauer muss weg. Tegel, wir sitzen in Tegel. Ach, ihr seid in Tegel. Ja, am plötzlich sitzen die Kinder. Was heißt denn die Kinder? Na, die Kinder. Die Jugend. Ach so. Ach so, und ihr seid jetzt schon richtige Kerle, richtig mit, total mit Bartwuchs. Sag mal, aber jetzt ein Knacki, der auf sich hält. Rasiert er sich nass oder trocken? Wie, ob wir uns nass oder trocken rasieren? Ja. Ach so, ihr dürft nur trocken, war wahrscheinlich. Das ist alles wie draußen. Was ist wie draußen? Ja, das ist hier wie zu Hause. Das kannst du dir ja nicht vorstellen. Ja doch, kann ich mir schon vorstellen. Wenn ich mich zu Hause, wenn ich mal zu Hause umkicke, dann denke ich auch, ach Mensch, ey, ich zieh nach Tegel, da ist die Miete billiger wahrscheinlich. Ja. Oder? Ja, mein Mietvertrag haben sie mir plötzlich gekündigt, da wollten sie mich nicht mehr. Ach so, weil du dann zu alt warst? Ja, genau, auch. Wie alt warst du denn, als du eingefahren bist? 15. 15? Ja. Eieiei. Sag mal, und ja, dann bist du jetzt 25? 22. Ich verrate viel zu viel über mich, die kommen hier drin hier bei mir. Ach so. Sag mal, da geht's ja aber im Großen und Ganzen geht's ja noch, wa? Wenn man mit so 23, 24 rauskommt, dann kann man ja nochmal anfangen. Ja, ja, du achtet sicher eigentlich hin. Oder? Also klar, ein bisschen, zukommt, aber so ein bisschen Party und ein bisschen Disco und ein bisschen Scheiße hat man verpasst, aber immerhin kann man ja alles noch nachholen mit 23. Nachholen? Nachholen kann man nicht. Ja, nachholen nicht, aber nachholen. Kann man irgendwie nochmal schön neu, halbwegs neu anfangen. Ja, hat man da so, gibt's da so, hast du so Vorsätze für, wie dann sein wird, wenn du draußen bist? Für was? Warte mal. Na, wenn du so draußen bist, hast du dir das schon richtig, hast du schon Vorstellungen gemacht? So Zukunftsperspektive? Ja, und so richtig, dass du denkst, oh. Mann, ey, ich will nie wieder einfahren, ich gehe nicht bei Rot über die Ampel und so weit? Naja, also Straftaten werde ich nicht mehr begehen, also auf gar keinen Fall. Meinst du? Sag jetzt, wenn aber ich draußen ist, keine Ahnung. Mensch, ja. Ich muss ja ehrlich sein. Warum ja, aber so schick ist er da drinnen ohne, oder? Ach, wie ist denn das hier? Eigentlich ist es doch lustig. Ich meine, wir sitzen jeden Abend rum. Ich meine, ein bisschen Schule hier, ein bisschen... Ach Gottchen, nee. Ach so, Mensch, ja mit 15, da bist du dann noch richtig so zur Schule gegangen, wa? Ja. Im Knast? Naja, ja. Hast du da schön dein Abi gemacht? Nein, nein, ich mach gerade meinen Hauptschulabschluss. Ach so. Ein bisschen spät, aber... Ja? Ja. Ist es mühsam? Aber ich meine, andererseits hast du ja jede Menge Zeit zu lernen, wa? Mit abends weggehen ist ja nicht so viele. Ich gehe abends doch. Das sind hier irgendwie Wohnungen hier. Du läufst von A nach B jetzt hier, bist du in einer anderen Wohnung. Ach so. Aber eben alles nur Kerle, wa? Das nervt ja auch ein bisschen auf die Dauer. Zelle. Was? Die, immer alle Kerle nervt ja auch ein bisschen auf die Dauer, oder nicht? Wir haben Tina, genau. Wir haben Tina. Naja, ich frag mal nicht weiter. Mann. Jungs. Ich reich mal kurz weiter, hier ist noch ein guter Kumpel. Ja. Wie war denn der Name? Ach so, nee, darfst ja nicht sagen. Okay, tschüss eins. Abend, Gunnar. Namend. Jetzt. Ja, darf ich? Ja, super. Ach nee, ist aber, Ach, kick mal einer an. Aber ey, ihr seid, glaube ich, die allerersten, die jetzt in wie lange mache ich das hier? 12 oder 13 Jahre oder was? Die geschafft haben, hier anzurufen aus dem Knast. Ja, ne, wir probieren ja heute auch schon den ganzen Tag. Oh, ist ja aber auch nicht schlecht, oder? Kick mal einer an. Könnte aber halbwegs stolz drauf sein. Aber dürft ihr eigentlich nicht, wa? Nee, ist verboten. Ja, ja. Also Handys sind verboten, sagen wir mal so. Ja, ja. Naja, gut. Ich frag mal jetzt ja nicht weiter nach. Sag mal, wie lange musst du noch da sitzen? Genau, 11 Monate. Ach so, oh, da hat der andere ja noch 9 Monate länger. Jo, genau. Ja, na, das ist ja genau das, was man, da kannst du ja ein Kind machen. Wenn der rauskommt, kann der bei der Taufe dabei sein. Mein Kind ist unterwegs. Ist schon unterwegs? Ja. Warte, wie hast du das gemacht? Da versteckt man Sperma unter der Briefmarke oder was? Nee, das gibt ja so einen Langzeitspecher. Da hast du eben mal, also sind knapp am Monat, hast du 3 Stunden und eben hast du 6 Stunden, da kann dann deine Frau hierher kommen. Hast du so einen Raum und da bist du dann alleine mit ihr. Eben mal im Monat, da darf die für 6 Stunden rennen? Nie zweimal im Monat. Zweimal im Monat? Ja, ja, eben mal 3 Stunden, eben mal 6 Stunden. Ja, auch zweimal im Monat die Frau sehen reicht im Grunde auch, oder? Der Rest ist da dann sowieso nur Nerverei, wer den Abwasch macht, der den Mülleimer runterbringt. Ach, naja, ist schon schön. Wenn man Besuch von draußen hat, ist es schon schön. Ja, ja. Aber kick mal an, wenn man selber erstmal draußen ist. Eieiei. Ja. Und wie lange, vor dir hast du noch 11 Monate und hinter dir hast du schon wie lange? 4,5 Jahre. 4,5 Jahre? Mehr 4 Jahre, 7 Monate. Ach so. 5,5 insgesamt. Naja, da hast du ja wahrscheinlich bloß Quatsch gemacht, wa? Geht so, ja. Ja, geht so. Kick mal eine an. Und dann trefft ihr euch aber, wann müsst ihr denn eigentlich in die Falle, sag mal? Ja, normalerweise Stationsverschluss haben wir um 22.45 Uhr. Ja. Und ansonsten haben wir die Zelle offen. Ist so sozialtherapeutische Anstalt. Ach so, da sind dann die Türen offen und ihr könnt schlafen, wann ihr wollt. Ja. Und wann müsst ihr morgen raus? Der eine muss um 6 Uhr raus. Ja, oh. Eigentlich alle um 6 Uhr. Oh, echt? Oh, da liege ich aber voll noch im Bett, ey. So, aber erzähl mal, wie sieht morgen ein Tag aus? Habe ich ja so ja keine Vorstellung. Um 6 Uhr aufstehen, dann erstmal 80 Liegestütze. Na, nicht ganz, sagen wir mal so. Ja, ach so, wie viel schaffst du? Na, nicht so viel. Nee? Ja, der andere hat ja auch schon länger üben können, wa? Das auch, ja. Gut, dann bin ich ja beruhigt. Ich kam ja gleich wieder so blöd und verfettet vor, weil ich keine 80 Liegestütze schaffe. Wie sieht denn dein Tag morgen aus? Sag mal. Ja, aufstehen, waschen, arbeiten gehen. Was arbeitet denn ihr da? Wir haben ja alles fast. Ja, und was machst du? Ich mach sauber. Ah ja. Das ist die Putze vom Dienst. Ich muss hier das, was ich aus dem Fenster schmeiße, sauber machen. Oh Gott, die Deppen, oder? Nein, warum schmeißen die denn immer alles aus dem Fenster? Nein. Könntest du so einen schönen, ruhigen Tag haben? Weil ich den Müll immer habe. Weil sie Langeweile haben. Sag mal, echt, diese Eierköppe. Ich finde, die solltest du mal an den Ohren ziehen, ordentlich. Aber nicht den, der 80 Liegestütze kann. Der zieht zurück. Dem musst du ein bisschen aufpassen. Genau, der ist außerdem noch so ein Jungspund mit. Wie alt bist denn du? 24, genau, der ist ja erst 22. Oder wie alt ist der? 22, genau. Ja, genau, den kannst du mal in Ohren ziehen. Nee, kannst du ja eben nicht, weil der 80 Liegestütze kann. Dann machst du also morgen sauber und dann, wann ist Mittagspause? Um 11. Ja, genau, um 11. Und dann, wie lange musst du sauber machen? Wie lange musst du arbeiten? Arbeiten, was ich arbeiten muss und wie lange ich das mache, ist immer noch ein Unterschied. Ach so, wie lange musst du und wie lange machst du? Normalerweise muss ein halben Tag und arbeiten tut 10 Minuten. Und denn? Denn sitze ich den ganzen Tag rum. Oh, da wird man aber oh blöde, oder? Ja. Und dann tut ja noch der Hintern weh, wenn man den ganzen Tag rumsitzt. Kannst ja auch rumlaufen, das ist ja ja. Ach so, stimmt. Ja, dann tun mir wieder die Beine weh. Ja. Mensch. Ach, das knackige Leben ist so leicht nicht. Ja, gut. Ja. Und dann ist Feierabend und dann ruhst du dich erstmal aus vom Rumsitzen. Ja, na klar, dann muss man erstmal schlafen gehen. Ach so, dann erstmal wieder in die Falle und dann stehst du wieder auf. Ja, und dann wird... Ach, warum habt ihr keinen Fernseher da? Haben wir doch. Ach so. Ja, aber der sagt, ihr kickt... Ach so, nee, das war Plötzen See, wo die immer nur Radio hören dürfen, oder was? Ja, genau, in der Jugend. Ach so, siehst du, genau. Denn die Tochter kicken wir uns auch auf das hier an. Ach so, kick mal hin an. Da kickt man da nicht so genau hin. Ja, da kicken wir auf das mal zu. Mein Lieber, die macht auch immer eine Scheiße, oder? Ja, gut. Aber. Ja, ja. Der Vater, genau wie der Vater. Ja, nur dass er nicht so gut aussieht. Hehehehe. Kann ich mir nicht so vorstellen. Ja, ich mir schon. Ach, kick mal inne. Na Mann, ey, dann muss ich euch aber auch auf jeden Fall gratulieren, oder? Ihr seid wirklich echt, ich habe ja früher immer mal so Post aus dem Knast gekriegt, aber ihr seid echt die Ersten, die es geschafft haben, mir anzurufen. Warte, ich sagen wollte, spielst du heute den halbautomatischen Anrufbeantworter noch an? Den spiele ich noch an. Das, was heute aufgenommen wurde. Nee, das spiele ich nächste Woche. Gut, okay. Ach, habt ihr da auch angerufen? Ja. Super. Na, dann sage ich David mal Bescheid, dass er da nicht so viel rumschneiden soll. So, jetzt spiele ich euch erstmal eine Musik. Bitte nicht. Für euch. Tonsteine Scherben. Können wir noch grüßen? Ja. Ja, dann grüßen wir alle aus Kegel, alle aus Plötzl. Ja. Im Knast soll den Kopf hochhalten. Denn, ja, überhaupt die ganzen Schädler und meine Frau. Okay. Genau. Ach, und die hat jetzt schon echt ein kleines Bäuchlein? Jo, im 7. Monat. Im 7. Monat? Jo. Ja, dann kannst du bei der Geburt dabei sein? Nee, oder? Hoffe ich doch. Ja, echt? Lassen Sie sich da raus? Begleitet, ja. Ja. Ach, na, dann drücke ich dir aber auch der Daumen. Also, ihr drücke ich vor allem die Daumen, aber dir auch ein bisschen. Ja, danke. Okay. Alles klar. Tschüss. Tschüss. So, na dann jetzt hier für die Knacki-Jungs in Tegel und Plötzensee. Tonsteine Scherben, wir müssen hier raus. Mensch, nicht gern alleine. Und in meinem Bett ist grad noch Platz für dich. Doch mein Alter ist fast jeden Tag zu Hause. Und ich glaube, hat was gegen dich. Für mich ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Nicht früh um 7 und auch nicht nach der Tagesschau. Für mich heißt das Wort zum Sonntag Scheiße. Und das Wort zum Montag macht mal blau. Wir müssen hier raus, das ist die Hölle, wir leben im Zuchthaus. Wir sind geboren, um frei zu sein, wir sind 2 von Millionen, wir sind nicht allein. Und wir werden es schaffen. Wir werden es schaffen! Oh. Mein Alter meint, die Welt wird sich nicht ändern. Aber weiß er ganz genau, was läuft. Doch er glaubt, er vergisst die ganze Scheiße, wenn er abends in der Kneipe hängt und seift. Er sagt, der schönste Platz ist immer an der Theke. Da hat er recht. Zu Hause ist kaum noch Platz für 3. Warum bin ich auch den ganzen Tag auf Arbeit? Man kann sagen, ich bin so frei. Wir müssen hier raus. Das ist die Hölle. Wir leben im Zuchthaus. Allein. Und wir werden es

never had a lesson I ever learned. But I know we all get our turn. I love you. Never learn not to love you. Submission is a gift. Go on, give it to your brother. Love and understanding is for one another. I'm your kind, I'm your kind, I'm your brother. I never had a lesson I ever learned, but I know we all get our turn. And I love you, never learn not to love you. Never learn not to love you. Never learn not to love you. Never learned how to love you. Charles Manson and the Family. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Kinder, jetzt müssen wir, ich hab's rausgeschoben, jetzt müssen wir uns mal im Band des halbautomatischen Anrufbeantworters. Stammt aus von vor 14 Tagen anhören. Ansonsten habt ihr aber weiterhin die Gelegenheit, den halbautomatischen Anrufbeantworter jetzt auch zwischendurch anzurufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Und genauso funktioniert's. Ihr ruft da an, 731 39 32. Das wird dann auf Band aufgenommen, zusammengeschnitten und rauskommt ungefähr sowas hier. Guter Rat ist teuer. Das muss nicht sein. Rufen Sie mich an, Ihr Kreuzworträtsel. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Hi Kuttner, Ecke Wolle. Du, ich bin 14 Tage im Krankenhaus gewesen und konnte deine Sendung nur über Kopfhörer hören im Krankenbett da. Ja, ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen Burning Out, so, weil ich war ausgebrannt und so weiter und so weiter. Du hattest mal irgendwie, bevor du in Urlaub gegangen bist, hattest du mal so ein Stück aus der Mongolei gespielt. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wie das Stück heißt, aber vielleicht kannst du dich dran erinnern. Und ich glaube, da ist folgendes gewesen, ich hatte das ja ziemlich laut bei mir gehört und der Nachbar fand der ja nicht so gut und da gab es irgendwie richtig Alarm und so, weil ich das Radio auch eine volle Pulle aufgedreht habe. Und nächsten Tag habe ich dann schön ins auf die Fresse gekriegt. Sag mal, Kuttner, könntest du dieses Mongolei-Stück irgendwie nochmal irgendwann mal im November spielen? Dann hätte ich mich die Gelegenheit, das nochmal richtig laut zu hören, weil ich habe schon, mir juckt das Fell, dass der Nachbar mir wieder ins auf die Fresse haut, darf, wollte ich schon sagen. Ja, ach so, dann noch was anderes. Schön, dass du auch den Hendrix da gespielt hast. Am 26. September war doch Todestag von ihm. Ich wollte mal wissen, wann hat denn eigentlich Hendrix hier Geburtstag? Das war eigentlich alles. Bis dann, tschüss. Hallöchen, hier ist Tobias aus Magdeburg. Ja, Kuti, kannst du nicht mal bitte was von Nick Cave spielen? Ich bin totaler Nick Cave-Fan, war auch schon viermal beim Konzert gewesen. Wäre echt lieb, wenn du das mal spielen könntest. Ja, irgendwie nie von Nick Cave. Ja, hallo, ich wollte nur mal alle Unioner Bescheid sagen, dass sie beim nächsten Spiel gegen BFC Preußen eine Fahne mitbringen sollen. Sieht bestimmt geil aus. Ja, hallo Kuttner, hier ist Olli. Deine Sendung heute, super, es ging um Ratschläge und da hat mir ein Anrufer, der Wolle war es, einen super Tipp gegeben gegen Verstopfung, dagegen hilft Essig. Also erstmal vielen Dank. Jetzt bräuchte ich noch einen Ratschlag, was hilft denn gegen Durchfall? Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser, kein Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, müssen wir schon selber tun. Steckt niemals den Sand in den Kopf. Ja, hallo, hier ist Paul, Bergsteiger Paul aus Buch. Ich habe übrigens letzten Dienstag, sagen wir so, ein bisschen in dem Lexikon nachgeguckt und da war ich vollkommen begeistert, dass mir der kategorische Imperativ einen richtig guten Rat für Leben geben kann. Wenn man den letztendlich annimmt, dann darf man keinen Selbstmord begehen. Also das fand ich wirklich richtig cool. Ich wollte nur so sagen, also wenn man mal wieder eine richtig schöne Depression hat, sagt, hey, kategorischer Imperativ, finde ich coole Ding und dann geht's weiter. Versuchen Sie es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Die Selbstkritik hat viel für sich. Gesetzt dem Fall, ich tadel mich. So habe ich erstens den Gewinn, dass ich so hübsch bescheiden bin. Zum Zweiten denken sich die Leute, der Mann ist lauter Redlichkeit. Auch schnapp ich drittens diesen Bissen vorweg den anderen Kritikküssen. Und viertens hoffe ich außerdem auf Widerspruch, der mir genehm. So kommt es dann zuletzt heraus, dass ich ein ganz famoses Haus. Ich bin der Punkrock-König aus dem Mansfelder Land. Und der Mansfelder haben das sofort erkannt. Ich bin der Punkrocker und ich schwänze locker, weil meine Lutherstadt dir viel zu bieten hat. Ich hab ne Lederjacke an mit vier Lumpen dran. Ich hab der haarige Style, auch wenn sich Mutter aufgeilt. Ich habe Platten von Knest und schon pickt sie hinein. Und sie seh ich mir Abend für Abend ein. Auf Arbeit bin ich gut angesehen. Und arbeiten ist noch der Punker jen. Und wenn mich da mal einer doof anmacht, mich beschimpft und auslacht, dann geht man das total am Arsch vorbei. Für meine Ruhe und keine Schlägerei. Ich bin der Punkrock-König aus dem Mansfelder Land. Und die Mansfelder haben das sofort erkannt. Ich bin der Punkrocker und ich schwänze locker in meiner Heimatstadt, die viel zu bieten hat. Wir haben die Stimmen alle, wir gehen die Stimmen alle. Wir haben auch Baufallen und Kneipen und ein Kreiskrankenhaus, da gehen die Kranken rein und raus. Wir haben auch ein VPKA. Eck und Deli in Läden, da haben wir Sportplätze und vieles andere mehr. Ich bin der Punkrock-König, ich bin der Punkrock-König, ich bin der Punkrock-König, ich bin der Punkrock-König. So, das waren Müllstationen aus Eisleben, Aufnahme von 1988, der Punkrock-König vom Mansfelder Land. Kinder, viel Zeit haben wir nicht mehr. Ich habe noch vor allem noch eine philosophische Musik für die Knacki-Jungs. Ein Song, der heißt Ich will frei sein, aber ein philosophischer Song. Da könnt ihr dann mal schön genau nochmal hinhören, aber erstmal telefonieren wir hier noch ein bisschen rum, würde ich mal sagen, oder? Hallo, wer bist denn du? Hi, ich bin Betty. Hallo, Betty. Erstens, ja. Vielen Dank für die Scherben. Zweitens, das klang jetzt gerade wie Vicky Womant, war cool. Wie was? Wie klang das? Wie Vicky Womant, auch aus Thüringen so. Ach so. Hochzeitslos und Spaß dabei. Hochzeit ist mir einer, weil, naja, so ähnlich. Ach, die kenne ich gar nicht, die klingen aber verdammt gut. Ja, super lustig. Wie heißen die? Sag nochmal. Vicky Womant war super wichtig irgendwie. Ich glaube Anfang der 90er. Vicky Womant. Ja, Vicky Womant. Ja. Nee, war so ein Typ, der war offenbar, ich weiß nicht genau, aus Erfurt oder so. Ja. Ganz wichtig. Na, kriegt man raus. Egal. Ja, genau. Und genau, Andi, du nennst sie Knackis, ich sag jetzt ganz liebevoll Knackis. Und ja, ich hab, aber du hast jetzt auch Knackis gesagt, oder? Nee, Knackis. Ja, ich hab das wiederholt. Ach so, aber warte, aber na, ich hab, du hast gesagt, ich nenne die Knackis und du nennst die ganz liebevoll, dann aber auch Knackis. Knackis. Knackis? Ja. Ach, das spricht sich da nicht aus. Naja. Knasti. Na, aber Knacki, Knacki sind ja eher die... Die weiß also ich glaube, das hat dann schon den Hintergrund, dass sie irgendwie gestohlen haben oder irgend sowas, dass sie Tresore geknackt haben oder so. Ach so, meinst du? Ja, ich glaube, da kommt das her. Nee, ich glaube, weil die verknackt wurden. Naja gut, vielleicht rufen sie nochmal an oder vielleicht rufen sie nochmal im halbautomatischen Anrufbeantworter an und sagen, das heißt Knasti oder Knacki oder das heißt, weiß ich wie. Ein halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam, 731-3932. Ja, jetzt hier noch ein Auftrag an die Grenzbrigade Küste. Aber was interessant so, ja. ist, seitdem war die Leitung frei, oder? Es war ungeheuerlich. Seit einer Dreiviertelstunde ist die Leitung frei. Seit irgendwie die dran waren, oder? Nee. Das ist ungeheuer. Ja, nee, doch. Sieht aber gerade nicht so aus. Ja, aber für mich schon. Also ich bin mir jedes Mal irgendwie wieder durchgekommen. Ja. Na, das ist doch mal schon mal schön, oder? Ja, aber es war erstaunlich. Naja, Ja, Betty. Ja, eigentlich sind wir, glaube ich, hier noch schöne DDR-Worte, oder? Was genau. macht man jetzt also, noch hier? Nee, ich wollte aber noch kurz was dazu sagen. Ich fand es toll, dass du gesagt hast, Lügestütze. Hab ich Lügestütze gesagt? Nein, stimmt nicht. Das ist nur, weil du aus Thüringen kommst, hörst nein, du sowas. Nein, du hast gesagt Lügestütze. Nee, du kommst aus Thüringen. Komm nicht aus Thüringen. Ja, wo kommst du dann her? Was es nicht gibt. Was? Wo kommst du dann her? Na, was es nicht gibt. Was ist denn? Ach, aus Sachsen-Anhalt? Jawohl. Ach du Scheiße, ja. Echt? Ja. Mein liebes Kind, da hast du aber echt totale Arschkarte, würde ich mal fast sagen. Ich bin lang genug hier, okay. Ja, was heißt denn hier? Hier. Rufst du hoch aus dem Frauenknast an? Nein. Aus der Lehrerstraße oder wo das ist? Als zweites fand ich nicht so toll, dass du gesagt hast, du findest das genial, wenn man die Frau dann sehen kann, alle zwei Monate. Nicht genial, alle zwei Wochen, habe ich gesagt. Ja, aber das ich habe gesagt, na, damit spart man sich natürlich den Alltagsstress. Das Sehen ist doch Quatsch, was nützt denn das, wenn die nur sehen können, was soll das? Naja, war doch nicht sehen. Die haben da, die können da dann ein Zimmer für 3 oder 6 Stunden. Können die nicht. Natürlich hat er da gesagt, Mann, die ist ja schwanger, die ist im 7. Monat. Oi. Da muss ich Daumen, der da, Mensch. Ei, ja, ei. Ja, ich sag dir ja, seit Treffelstunden ist ja halt irgendwie die Leitung ja, frei. Siehst ja, siehst du, ja, lieber ankommen. Zuhören, nicht immer nur anrufen, zuhören. Ganz kurz, nochmal das nächste, weil ich habe hier leider eine Liste und dann sage ich dir schnell die zwei Worte. Ich wollte nur nochmal sagen, ABV ist gar nicht so schlimm, weil heute, also hier, ne? Kontaktbereichsbeamter meinst du? Kontaktbereichsbeamter, ich meine, das ist doch, also, Ja, weiß ich nicht, ja? Ist das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, meinen Kontakt. Also, sind die da die Parkzettel verteilen, die AA-Leuchter? Nein, es ging ja um diese Ausdrucksform und Begriffsform. Ist das irgendwie lockerer als ABV? Weiß ich nicht. Nee, eigentlich nicht. Also, stimmt, eigentlich nicht. Ich habe vorhin, auch da habe ich noch nicht genau zugehört, weil du sagtest wohl, ja, genau zuhören ist aber auch nicht verkehrt. Weihnachtsengel, also Jahresendflügelfigur. Jahresendzeitflügelfigur, genau. Ja, ist jetzt so, ja. Ja, aber ich habe das schwarz auf weiß gesehen, da war ich 11. Tut mir leid, nur Kurfalle, echt, es war. Echt? Schwarz auf weiß stand es auf der Schachtel drauf. Kinder, die Erinnerung trübt doch. Nein, das dichtet man sich manchmal zurecht, aber nicht, dass es früher so schön war. Also das kann ja gar nicht sein, wenn ich damals schon hoch erregt war davon. Jahresendflügelfigur für einen Engel, das ist ja ungeheuerlich. Und das andere war Figurenkarussell für Pyramiden, ja. Aha, gut. Achso, das waren jetzt deine beiden Worte. Ja. Ach, Figurenkarussell. Das ist doch Kreisfriedensrat und Dosto Primitschatinösti und Malimo. Oh, aber das ist so abgetroschen. Das weiß ja jeder, nicht mal derjenige, der das damals im Unterricht konnte. Malimo? Halt, weil es schön dreschig ist oder so. Kreisfriedensrat? Nein, Dosto Primitschatinösti. Und ja. ich meine, Kreisfriedensrat, was soll das irgendwie? Naja, siehst du, ist ja super, genau. Die heißen doch heute auch nicht anders. Wie heißen die denn heute? Achse des Friedens und Achse des Friedens? Friedenskooperation, das heißt genauso noch alles. Ja, also Enduring Freedom heißt es heute. Ja. Ja, aber Kreisfriedensrat, die sind doch nicht nach Afghanistan gezogen. Natürlich. Der Kreisfriedensrat, die sind vielleicht, wenn sie mal Glück haben, haben sie eine Kollektivreise ans Schwarze Meer gemacht. Wer? Was? Na, ein paar Panzer werden sie vielleicht mit hingeschickt haben. Nach Afghanistan? Selbstverständlich. Das ist der Kreisfriedensrat. Zu der Zeit, wo das Wort herkommt, durchaus. Aber doch nicht der Kreisfriedensrat. Oh, na warum denn nicht? Na warum denn? Weil die hatten doch keine Panzer, der Kreisfriedensrat. Der Kreisfriedensrat? Ich weiß nicht, was die überhaupt hatten. Die hatten wahrscheinlich jede Menge Sorgen, aber Panzer hatten die, glaube ich, eher nicht. Wieso war das KVU oder was? Ich verstehe was war's denn KVU? Na, Kirche von unten. Ich meine, das Kreisfriedensrat war nicht Kirche von unten. Kreisfriedensrat war Frieden von oben. Ach so. FVO. Ja, wieso sollten die dann keine Panzer gehabt haben? Das ist doch absurd. Natürlich, ja, Mann, ey, weil die haben die hoch auf ihrem Panzer gesessen, weil die waren teuer, die Panzer. Ja, eben. Konnte sich nicht jeder leisten. Ja, eben. Wenn du schon auf den Trabant 10 Jahre gewartet hast, kannst du dir vorstellen, wenn du lange auf den Panzer gewartet hast. Ja, eben. Das war natürlich, naja, klar. Und wenn man dann mal einen Panzer hatte, dann war das meistens ein Garagenpanzer. Und dann wurde der am Samstag schön im Feinripp-Unterhemd gewaschen. Und nein, dafür passt, dass da keine Schramme rankommt. Ich bin mir da über die Verbindung nicht sicher. Naja, doch, da bin ich mir schon. Da weiß ich schon, wie lange man auf dem Panzer. Ich habe mich ja damals auf dem Panzer angemeldet. Da denkst du, ich habe ihn gekriegt. Ja. Nicht, ich kenne überhaupt ja keinen, der einen Panzer hatte. Selber schuld. Ja, scheiße. Und heute werden sie einem nachgeworfen, die Panzer. Bei Aldi, oder? So eine Kacke. Keine Ahnung. Ja, na so ist es. Glaub mir. Naja. So, naja, Betty, Mensch, na dann danke ich dir doch mal. Alte ja. Thüringerin. Hey, nee, ja, ich weiß, Sachsen-Anhalt. Jetzt halt mal an, Sachsen-Anhalt. Bis neulich. Sachsen-Anhalt, mal die Klappe. Ich danke dir für den Anruf, tschüss. So, ist denn hier noch was wichtig? Ja, Birne hier. Der Birne, jetzt macht drei Sätze. Jetzt ja, die Sendung neigt sich. Ich weiß, wir wollen den Kumpels da ein bisschen zum Lachen bringen, okay? Wen? Oh, jetzt erzähl nicht schon wieder einen Witz. Das wird nicht, Birne. Wir machen jetzt Comedy. Ich hab hier noch eine philosophische Kumpel. Musik für die, was? Ja, ich mache jetzt Comedy für die Würdest Kumpels. Du Knasti sagen oder Knacki? Ich würde Kumpels sagen. Kumpels? Ja. Sag mal, hast du auch so ein Tattoo in Grab meiner Jugend auf dem Oberarm? Ich hab auch ein Tattoo. So unter eine Sonne, Kreuz und Anker? Ja, genau, ich hab hier ein Kreuz und ein Kreuz. Birne, jetzt nur sag, mach schnell. Wusstet ihr da draußen, dass Adam und Eva... Hey, das heißt ja die da drin. Wenn du die jetzt meinst. Ich meine jetzt... Die sind da nur gerade nicht draußen, sondern drin. Ja, für mich sind sie jetzt... Die sind da eingefahren, die würden ja noch ausfahren. Ja, pass auf, wusstet ihr da draußen, dass Adam und Eva... Ja, du saßt drin und ich saß draußen, dann hörte zu den Comedy dazu. Pass auf. Scheint mir extrem komisch zu sein. Adam und Eva die ersten Comedianten waren, die von Blatt abgelesen haben? Und warum redet Pocher in der Werbung so ein Mist? Weil er von Mediamarkt alles geschenkt kriegt? Sag mal, kannst du jetzt mal... Charlie Chaplin? Kannst du jetzt mal sagen, wo du da das Comedy-Element versteckt hast? Ja, da drinnen. Ja, und aber extrem gut versteckt, mein Lieber. Hatte doch immer so einen komischen Young. Und zwar, weil er Nähe in den Schuhe hatte. Hört sich an, wie wenn Karl Eduard von Witzschnitzler einen Witz erzählt. Und warum haben Angelika Merkel und Camilla oder Camilla von England, warum sehen die gemeinsam so bescheuert aus? Oh, Birne, jetzt sind wir nicht sauer. Ich mach mal Schluss, wa? Oder? Ich glaube, es wird nicht mehr Lust, ja. Hey, danke. So, hier noch jetzt mein letztes Wort. Mal richtig was zur Sache, aber ganz schnell. Also, Frieda-Hockauf-Methode. Das finde ich ja schick. Frieda-Hockauf-Methode ist auch nicht schlecht. Das hören die Knackis, glaube ich, auch ja, ne? Hallo? Ja, hallo. Ja, letzte. Hey, Mann. Ich hätte ja noch einen Vorschlag zu machen zu sehen. Ich meine, die Karten sind ja weg, aber ein neuerer Vorschlag. Wie hört sich denn das an? Neuerer Vorschlag. Das hört sich da gut an. Oder? Ja, aber hört sich nicht so gut an wie Frieda Hockauf Methode, oder? Auf jeden Fall, Mann. Okay, was? Danke für deinen Anruf. Tschüss, hallo? Hallo? Ja. Josef Hala, meine Kinder. Was? Und Josef Tralala. Was? Immer noch am Start. Oh, nee, hör auf, der Tralala, ich wär verrückt, sag mal, euch gibt's immer noch. Ja, natürlich. Ja, die Katrin ist auch am Start, die will eine Nummer haben, aber ich gebe es ja nicht. Ja, genau. Genau, so sieht so es aus. Aber die Müllstation, holt sie den Punk dieses Jahr und trotz allen Schikanen, ich habe den Artikel vor mir. Ja. Meine Kleine. Das ist ja so genial, dass ich drauf gekommen bin. Ja, jetzt können wir uns aber unterhalten, die letzten 10 Minuten. Nee, jetzt können wir uns nicht mehr unterhalten. Ich muss jetzt eine philosophische Musik für meine Knacki-Jungs spielen. Natürlich, aber ich überspiele alles. Du musst zum 10.12. zum 3-Jubiläum kommen. Ja, genau. Deine Gage. Genau. Ich erstmal nicht. Wir machen jetzt vorsichtshalber erstmal Schluss, wa? Würde ich auch sagen. Okay. Alles klar. Schöne Grüße. Und warte mal, ich gehe über hier. Genau. Tschüssikowski, Schaui, wie wir in Sachsen-Anhalt sagen. Hallo? Ja, tschüss Katrin. Ja, super. Ja, oder? Kann jetzt nicht alles gewesen sein, oder? Ja, doch, muss leider alles gewesen sein. Warum denn? Naja, weil ich jetzt noch eine Musik spielen muss und dann ist die Sendung zu Ende. Ach, du kannst doch gleich Musik spielen. Nein, und draußen steht... Du kannst doch 3 Minuten mit mir unterhalten. Ich sag mal Tag, du sagst... Ich sag Tag, du sagst Tag. Dann sag ich, das war ein tolles Gespräch. Sagst du, war auch ein tolles Gespräch. Und dann sagen wir Tschüss, wa? Na, und Tschüss dann. Oh, genau, Tschüss. Tschüss. So, und jetzt der philosophische. Jungs, hört ihr neu zu? Knacki-Song von Emma Nominen. Ich will frei sein, Zwar weiß ich nicht, ob ich frei von etwas sein oder frei etwas zu tun sein will. Aber das ist eine Nebensache. Ich will frei sein. Habe ich Freiheit zu lieben? Wie widersprüchlich ist die ganze Frage? Um zu lieben, braucht man zwei. Und wenn ich also liebe, bin ich an dem anderen Menschen gebunden und von seinem Willen abhängig. Ich will frei sein. Aristoteles vor langer Zeit stellte fest, dass der Gott nicht an einem anderen als sich selbst denken kann. Denn wenn der Gott zum Beispiel an ein Quadrat dächte, wäre er von der Existenz des Quadrats abhängig. Ich will eine Erklärung. Jetzt nochmal über die Freiheit nachdenken, merken wir, dass wir nie wissen können, was reine Freiheit ist. Folglich will ich auch nichts als Scheinfreiheit. Das ist Philosophie. Man hat das Gefühl, es stimmt irgendwie, aber ganz verstanden hat man es nicht. Das ist sophisticated Überlegung von Emma Numinen zum Begriff Freiheit. Jungs, jetzt sitzt ihr da im Knast und seid komplett ratlos, weil eben nicht Müller-Westernhagen, sondern Emma Numinen war. Aber Ratlosigkeit ist der schlechteste Zustand nicht. Die Sendung hier ist zu Ende. Ich würde jetzt Tschüssi sagen. Ihr könnt aber noch, wenn ihr nicht morgen früh um 6 raus müsst und den Hof sauber machen und eure 80 Liegestütze, schön am Radio bleiben und hier ein bisschen eher tendenziell, sagen wir mal, elektronisch grundierte Musik aufs Bezauberndste serviert von meiner Kollegin Gesine Kühne anhören. Tschüss. But now time runs away. And I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me. And if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Beiwahr gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihr. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Weg gehüllt in Schnee. zu meiner Reise nicht fehlen mit der Zeit, muss selbst den Weg mir weisen in dieser Dunkelheit. Es zieht ein Mondenschatten als mein Gefährte. Traum nicht.